Servus, willkommen zum PhilHop-Podcast. Mein Name ist Philipp und heute habe ich im Interview Adal Georgis. Adal ist Regisseur und hat mit drei Kommilitonen zusammen die Filmfirma One Take gegründet, die so ziemlich für alle Rapper mit Rang und Namen in Deutschland schon Videos produziert hat. Adal hat bereits zwei Filme produziert, die sogar auf der Berlinale liefen, und produziert ebenfalls Werbespots und Imagefilme für diverse Unternehmen. Für alle, die Adal noch nicht kennen, würde ich empfehlen, kurz in die folgenden drei Videos reinzuschauen. Zum einen solltet ihr den Dopeboy-Trailer anschauen, was eins der ersten Projekte von Adal war und wo er auch selbst als Schauspieler zu sehen ist. Dann ist das Julius Caesar-Video von Haftbefehl ein absolutes Highlight. Auch wenn ihr nicht auf Deutschrap steht, schaut's euch an. Und zu guter Letzt das neue Bowser-Video, was du Liebe nennst, was mittlerweile über 70 Millionen Klicks hat. Ich habe alle drei Videos unten in den Shownotes im Kapitel Intro verlinkt. Noch ein kurzer technischer Hinweis für die Leute, die zu wenig Zeit haben, um sich die ganzen zwei Stunden anzuhören. Ich habe in den Shownotes Kapitel verlinkt, auf die ihr einfach klicken könnt und dann springt das Video an die entsprechenden Stellen des Interviews. Für alle, die sich meinen Podcast gerne unterwegs anhören möchten, empfehle ich, entweder auf meine Website philhopepodcast.wordpress.com die Episode als MP3 herunterzuladen oder einfacher macht ihr es euch, wenn ihr als iPhone-User die iTunes-App nutzt und meinen Feed abonniert. Oder als Android-User die Podcast-Addict-App nutzt und ebenfalls meinen Feed abonniert. Alle entsprechenden Links findet ihr unten in den Shownotes. Aber egal, auf welchem Weg ihr den Podcast anhört, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Tübingen. Das ist in der Nähe von Stuttgart, Babenberg. Und bin erst mit 16 oder 15, ich bin mir gar nicht mehr sicher, bin nach Darmstadt gezogen. Und ja, Film und sowas hat mich schon immer interessiert gehabt. Ich war immer schon voll begeisterter Filmschauer und so. Mein Onkel war auch selber Regisseur in Eritrea. Und der war ein sehr großer Filmliebhaber. Und durch ihn, der ist aus London und der ist immer uns besuchen gekommen. Und der hat dann immer Filme dabei gehabt, auf Kassette und sowas. Und ich musste die dann immer mit ihm gucken. Damals auch gezwungenermaßen, so auf Englisch. Aber das waren dann halt so Klassiker, so wie Pulp Fiction und was auch immer. So. Und diese Filme habe ich nie geguckt gehabt. Ich habe die durch ihn geguckt. Und das war so, wie die Liebe zum Film entstanden ist. Und dann sind wir irgendwann mal nach Darmstadt gezogen. Und ich habe damals Musik gemacht. Ich habe damals Beats produziert. Und ich weiß noch, ich wollte unbedingt irgendwas Kreatives machen. Ich wollte irgendwas Kreatives studieren. So. Das kam für mich nicht in Frage, dass ich BWL oder sowas studiere. Da habe ich Architektur studiert. Aber das war dann auch nicht so mein Ding. Ja, in der TU Darmstadt? Ja. Und es war auch nicht so mein Ding und habe dann abgebrochen. Und dann habe ich den Studiengang Motion Pictures entdeckt. Beziehungsweise damals hieß er noch Digital Media. Und da gab es vier Fachbereiche. Das war einmal Sound, Film, und zwei andere, keine Ahnung, ich weiß nicht, Animation and Game und noch irgendwas. Und da habe ich mir gedacht, okay, eigentlich kannst du dich für Sound bewerben, weil du machst ja Musik. Und das habe ich dann auch gemacht, mit dem Hintergedanken allerdings, dann zu Film zu wechseln. Wieso, wurde zuerst für Film nicht genommen, oder? Nee, ich hatte nichts, womit ich mich bewerben könnte für Film. Okay. Ich habe nur das Interesse an Film. So. Ich hatte Lust, einfach irgendwas mit Video, mit Film zu machen. So. Und das war dann mein teuflischer Plan. Mein teuflischer Plan war, mich zu bewerben für Sound, was geklappt hat. Und dann bin ich nach zwei Wochen direkt zum Filmprofessor hingegangen und habe gesagt, ey, ich möchte wechseln zu Film. Und der so, es ist erst zwei Wochen, es hat erst jetzt angefangen. Also der so, ich habe Bock drauf. So. Und der hat halt gemerkt, dass ich wirklich Bock habe. Ich bin nach zwei Wochen gekommen. Und ich habe den dann auch weiterhin immer genervt. Und irgendwann hat er gesagt, morgen 8 Uhr AV-Studio, also da, wo er unterrichtet hat. Ich war mir nicht sicher, was er damit meinte, ne? Also ob ich jetzt, dass ich da irgendwas ausfüllen muss oder was auch immer, oder dass er mich dann interviewt oder sowas, weil bei der Bewerbungsphase gibt es immer so ein Interview. Mhm. Und dann bin ich da hingekommen, 8 Uhr morgens, und das war einfach der Unterricht dann. Dann habe ich einfach mitgemacht und bin dann nach dem Unterricht zu ihm hin und so, okay, bin ich jetzt dabei oder wie? Und er so, ja, du hast ja jetzt heute mitgemacht, du bist jetzt hier im Film. Voll easy, also ich bin wahrscheinlich derjenige, der am einfachsten da reinkommt. Ich habe mich da reingeschmuggelt sozusagen. Weil wenn man sich da bewirbt, damals war das noch sehr kompliziert, da musstest du eine Arbeit von dir abgeben. Und wenn die gut war, dann haben die dir eine Aufgabe gegeben. Dann gab es irgendein Thema und dazu musst du irgendwas drehen. Und wenn das dann auch gut war, haben dich eingeladen zum Interview. Wenn du dich beim Interview gut gemacht hast, so, dann musstest du ein Zeugnis abgeben. Und wenn dein Zeugnis noch ganz so gut war, dann wurdest du angenommen. Warum nicht? Ich habe das Zeugnis gecheckt. Ja, kann auch sein, dass das erste Zeugnis, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war, aber auf jeden Fall, damals haben sich, ich glaube, 8000 Leute oder sowas beworben und die haben 30 Leute angenommen, so. Ja. Und also war sehr, sehr schwer, da reinzukommen. Und ich habe mich da reingeschmuggelt. Ich glaube, ich wusste, so unterbewusst wusste ich schon, dass ich das wahrscheinlich auf dem normalen Weg nicht reinkommen werde. Weil wie gesagt, ich habe noch nie was mit Film gemacht. Und die Leute, die man dann da kennenlernt, sind auch krasse Leute, die halt schon seit die 12 sind irgendwie was mit Film zu tun haben. Oder der Vater arbeitet da als Kameramann. Irgendwas, die haben schon das technische Know-how gehabt. Ich hatte halt nur das Interesse, mehr nicht. Ich wusste, ich bin kreativ und ich wusste, ich mag Filme. Mehr nicht. So, bei Sound, wie gesagt, da hatte ich Beats und da konnte ich was abgeben. Aber bei Film, nichts. Und ich kam da echt mit null rein, so. Ich habe da nichts, ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich Film studiert. Ja, voll geil. Ja. Voll der gute Plan auf jeden Fall. Ja. Also für alle Leute, die Angst haben, sich zu bewerben, weil sie nichts haben in der Hand, machen sie über eine andere Schiene. Voll gut. Und dann hast du angefangen, in Darmstadt zu studieren. Und wann ging es los mit deinem Nebenjob oder wo ihr angefangen habt? Du hast ja mit Erhan zusammen angefangen, ne? Genau. Also Erhan Dorn ist mein Partner und mit dem habe ich damals angefangen zu studieren und Kevin Stemberger auch. Also alle Leute, mit denen ich heute eng zusammenarbeite, habe ich während dem Studium kennengelernt. Wir haben es kennengelernt im zweiten Semester dann. Oder ja, zweites Semester. Die haben alle Film studiert, ich dann auch. genau, und dann haben wir uns irgendwie so gefunden. Einfach mit denselben Interessen, selben Musikgeschmack, selben Ziele. Und haben uns ganz schnell gefunden so und haben gemerkt, dass wir jetzt gut miteinander harmonieren. Und dann haben wir angefangen, Kurzfilme zu machen. Oder wir haben immer, jedes Semester mussten wir immer so eine Hausarbeit sozusagen, also ein Film, kleines Filmprojekt. Wir haben irgendein Thema bekommen und dazu mussten wir dann einen Film drehen. Und eins davon war, wir sollten einen Trailer machen für einen Film, der nicht existiert. Wir sollten das auch posten und die Leute sozusagen verarschen. Und dann haben wir einen Trailer gemacht. Damals es hieß Dope Boy. Das ist voll lustig, dass du das jetzt sagst, weil das wäre meine erste Frage gewesen, wann der Film rauskommt. Ja, Dope Boy, das war dann ein Trailer, der dann auch sehr schnell viral gegangen ist. Das war 2010. 2010, ja. Und es hat dann voll die Welle gemacht und so. Und da habe ich halt auch noch mitgespielt als Schauspieler. Und die Leute dachten halt dann, also es hat geklappt, diese Verarsche. Die Leute dachten, das ist ein echter Film, der rauskommt. Und da hat sich dann, war voller Hype da. Und die Leute haben sich irgendwie gefreut. Die wollen irgendwie sowas sehen. Ja, das war so ein Darmstädter oder Frankfurter Gangsterfilm, so ein sozialkritischer Film und damals ist Haftbefehl darauf aufmerksam geworden. Der hat den Trailer gesehen, fand ihn so gut, dass er einen Song geschrieben hat für den Film und uns dann kontaktiert hat. Damals, Haftbefehl war halt damals auch noch in den Startlöchern so. Der war auch noch nicht ganz groß, der war so, hier war der so bekannt. Welcher Song war das? Der existiert nicht, den hab nur ich. Also der ist auch nie rausgekommen. Der hat uns diesen Song gezeigt. Und der war abgestimmt auf den Film oder auf den Trailer. Und das war für uns natürlich mies peinlich, weil der ist gekommen und hat gesagt, ey, ich freue mich schon voll auf den Film und alles. Ich habe schon diesen Song hier aufgenommen. Und das war dann unangenehm zu sagen, ja, das ist nur eine Hausaufgabe. Dieser Film existiert nicht. Und dann haben wir halt gesagt, ja, das ist halt bis jetzt nur der Trailer. Wir versuchen auch Gelder zusammen zu kratzen und sowas und wollen dann den Film wirklich machen und so. Und so haben wir Haftbefehl kennengelernt. Und also sind ganz, ganz viele Leute auf uns aufmerksam geworden. Unter anderem auch der Sin, das ist der Labelchef von 385 Ideal. Und damals mit Chill und Abdi und so ganz neu. Beziehungsweise die sind bei Aslax, aber der wollte ein Video für Chill und Abdi dann haben. Und der ist aufmerksam auf uns geworden durch den Trailer. Und so hat es angefangen, wie wir in diese Musikvideo-Welt reingerutscht sind. Und das war im Prinzip waren das die ersten Jobs dann für One Take, was dann ein paar Jahre später wirklich erst entstanden ist. War Besuchstag das erste Video? Genau. Wir haben davor schon Musikvideos gemacht. Es hat so angefangen, dass wir Musikvideos gemacht haben für unbekannte Rapper, für kein Geld. Das war einfach so zur Übung, damit wir was in unserer Mappe haben und so. Dann haben diese unbekannten Rapper fanden unsere Videos cool und haben angefangen, uns Geld dafür zu geben, also uns zu buchen. Und dann wurden aus den unbekannten Rappern bekannten Rapper, aber auch umsonst dann, also wo wir kein Geld für bekommen haben. Einfach weil ihr wusstet, ihr kriegt viele Klicks dadurch. Genau. Ja. Beziehungsweise, die haben uns schon Geld gegeben, die haben uns ein Budget gegeben, aber wir haben dabei nichts verdient. Das war dann echt was so Geld, was fürs Video ausgegeben wurde. Ja. Und dann irgendwann mal waren es bekannte Rapper, die auch ganz gutes Geld gegeben haben, so ganz gute Budgets hatten. Ja, und das waren dann unter anderem Chill und Abdi mit Besuchstag, was damals, glaube ich, 14 Millionen Klicks oder sowas hatte. Ja, voll krass für die Zeit auf jeden Fall, ja. Weil da noch nicht jeder Rapper einfach auf YouTube. Und so hat dann One Take angefangen. Dann waren wir fertig mit dem Studium, dann haben wir die Agentur gegründet und direkt durchgestartet. Also zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Videos entstanden sind, gab es eigentlich noch gar keine richtige Agentur oder sowas. Genau. Das war eigentlich eher nur ein Name, wo ihr so dahinter standet und das war keine eigene Firma. Genau, und damals war es noch nicht One Take. Sie ist Erhan Dogan. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Erhan Dogan war ein Regisseur, ich bin ein Regisseur. Und am Schluss stand da halt Director bei Erhan Dogan. Ja. Und dann haben wir nach dem Studium One Take gegründet. Und dann kamen halt wieder die ersten Kunden. Ne? Das war dann damals Capo. Und das war dann mein erstes richtig großes Musikvideo. Welches war es? Das war Erzähl mal und Hater. Und es war mit Haftbefehl. Auch damals sehr viele Klicks bekommen, sehr viel Welle gemacht. Und da sind ganz, ganz viele Rapper auf uns aufmerksam geworden, unter anderem Summer Jam und so. Und dann kam das nächste Video, Summer Jam. Und dann kam Farid und dann kam der und dann kam der. Das ist so eine Kettenreaktion gewesen. Und heute haben wir eigentlich schon mit jedem Camp irgendwie zusammengearbeitet oder es ist schon fast zu Zusammenarbeit gekommen. So. Weil wir haben sehr viele Aufträge und manchmal müssen wir auch Nein sagen. So. Manchmal haben wir halt keine Zeit gerade dafür, weil wir gerade schon 2, 3 Projekte haben. Müsst ihr euch in der Rap-Szene nach den Beef-Geschichten richten? Also wenn ihr zum Beispiel Farid Bang Beef hat mit Bushido oder sowas, könnt ihr dann keine Videos für Bushido machen, weil Farid Bang euch gebucht hat? Doch, wir können es schon machen, aber ich habe das Gefühl, dass wir sind ja jetzt zum Beispiel aus Offenbach. So, und ich glaube, wenn jetzt irgendeiner Beef hat mit den Aslaks oder mit irgendwelchen Offenbachern oder Frankfurtern oder sowas, dann kommt er gar nicht erst auf die Idee, uns anzufragen, so, weil wir sind aus Offenbach so. Ja. Wir haben zwar schon Videos gemacht für Leute, die nicht aus Offenbach sind, aber also ich kann es mir vorstellen, ich weiß es nicht. Also uns ist diese Beef-Geschichte scheißegal. Okay, das ist uns scheißegal. Weil ich meine, Farid Bang Camp kommt ja auch nicht aus Offenbach, aber die sind hier irgendwie so ein bisschen connected, ne? Hat man so. Mhm. Damals bei dem Videodreh war ja auch ein Christian Eckelen, war ja auch da am Start und genau. So weiter, ne? Ja. Ja, krass auf jeden Fall. One Take. Mhm. Aber ihr habt erst nach dem Studium wirklich angefangen damit. Ja, das dann über eine Firma zu gründen und so, ja. Ja, aber war das dann direkt so, dass ihr davon leben konntet? Oder habt ihr alle noch eure Jobs nebenher gehabt? Wir hatten noch uns, wir konnten davon leben, aber wir hatten trotzdem unsere Jobs nebenher, weil das ist echt ein riskanter Job. So. Manchmal ist es so, dass man 2 Aufträge im Monat hat oder so und dann ist aber 4 Monate lang nichts. Damals war das halt so. Und deswegen haben wir auch so zur Sicherheit noch unsere Nebenjobs gehabt. Aber irgendwann waren das dann so viele Aufträge, es ging dann gar nicht mehr, dass man noch einen Nebenjob oder sowas hat. Und damit konnte man auch wirklich gut davon leben. So. Aber wie macht ihr das, wenn ihr jetzt Geld für so ein Video kriegt? Legt ihr dann was zurück und zahlt euch irgendwie so ein festes Gehalt davon aus? Oder teilt ihr das einfach aus, auf das Geld untereinander und jeder macht, was er will damit? Oder? Nee, also bei uns ist es so, man kriegt den Auftrag, man kriegt ein Budget und dann wir arbeiten mit Tagessätzen. So, und dann sage ich, okay, ich brauche für das Video, werde ich 3 Tage brauchen, deswegen 3-mal der Tagessatz für mich so und dann schneide ich das Ganze noch und so und bla bla, dann weiß ich schon, okay, ich werde an dem Video so viel, also das brauche ich auf jeden Fall vom Budget für mich und das brauche ich für den Kameramann. Das brauche ich für, keine Ahnung, den VFX-Typen und das für was auch immer, Make-up, bla bla bla. Und das, was dann übrig bleibt, kann ich tatsächlich fürs Video ausgeben. Das sind dann, wenn man sich die Ferraris bucht oder sowas, ja. Oder wenn man dann Flugtickets bucht, weil man in Mexiko drehen will oder was auch immer. Ja. Ja. Und manchmal ist es dann so, wenn man eine Idee hat, manchmal hat auch der Künstler schon eine Idee und der weiß ganz genau, okay, ich will das auf jeden Fall in Japan drehen oder was auch immer. Und dann sagt man, ja, okay, gut, mit dem Budget kommen wir da nicht so weit, ne? Brauchen wir noch ein bisschen. Ja. Dann redet man mit denen und hauen die da noch was drauf. So halt, so funktioniert das. Ja, und wie seid ihr aufgeteilt? Planst du das jetzt alles? Oder wer? Ja, manchmal, also es ist so, wir sind eine Agentur, wir haben mehrere Regisseure da drin. Und die Künstler wissen ja ungefähr, in welche Richtung die gehen wollen. Und die wissen, in welche Richtung ich gehe oder was ich mache, was mein Stil ist. Ja. Und dann, die kommen dann direkt zu mir. Die sagen dann, okay, ich will mit Adal ein Video drehen. Und kommen dann zu mir und dann ist es automatisch mein Projekt. Und dann sage ich, okay, ich möchte mit dem Kameramann zusammenarbeiten, ich möchte hier, dort drehen, ich habe den als Produzenten und ich plane das dann alles. also beziehungsweise mit meinem Produzenten zusammen. Ich hole dann meinen Produzenten, hast Bock da drauf, jetzt pitch den ungefähr so ein bisschen, wie die Idee ist. Ja, wenn er dann Bock da drauf hat, dann fängt es an, dass der sich dann da an die Organisation setzt. So. Und der macht dann eigentlich alles so, dass ich dann nur noch für das Kreative zuständig bin. Früher war das so, dass man echt, und teilweise ist es immer noch so, als Regisseur, das bedeutet nicht einfach nur Regisseur zu sein, sondern du bist irgendwie alles so. Du bist auch ein bisschen Produzent, du bist ein bisschen Kameramann, du bist ein bisschen sogar Setrunner und was auch immer. Du machst ein bisschen, du musst überall mitarbeiten. So, was nicht gut ist, weil du solltest dich eigentlich auf deinen Regiejob konzentrieren. Und wenn du dann andere Sachen im Kopf hast, wie zum Beispiel Zeit oder sowas, wir haben nur eine halbe Stunde hier, sonst dann kommt jetzt der Typ von der Halle hier und schmeißt uns hier raus. Das ist nicht cool so. Da sollen sich andere drum kümmern, so, weißt du? Und ja. Was ist ein Setrunner? Ein Setassistent sozusagen. Man sagt Runner dazu. Das ist dann derjenige, den du sagst, okay, Akku ist leer, hol mal einen Akku schnell. Weißt du? Okay, weil er mal rennen muss. Okay. Also der Assistenten hat. Ja, ja, krass. Du hast bei den Besuchsteil-Videos mir aufgefallen, da stehst du noch als Licht drin. Mhm. Da hat Erhan Dogan dann das gemacht, was du jetzt als kreative Arbeit bezeichnest, und du hast, warst nur fürs Licht zuständig, oder? Mhm. Der hat mich damals, das waren ja unsere ersten Videos, da wollte der Erhan uns einfach irgendwie alle mit einbeziehen. Ja. Und bei dem Video war ich ehrlich gesagt nur für, ich meine, eine Szene, einen Drehtag war ich dabei. Ja. Und das war diese Szene im Gefängnis, das war irgendeine alte Kaserne in Aschaffenburg. Und da hatte ich halt die Idee, mit so einem Lichtpanel die ganze Zeit mit auf Abdi zu das auf Abdi zu richten, aber bewegt. Ah, sieht man, ja. Ja, ja, genau. Ja. Und dann hat er mich einfach als Licht da reingeschrieben, aber ich habe keine Ahnung von Licht. Heutzutage arbeiten wir mit Oberbeleuchtern zusammen, die sind dann echt nur zuständig fürs Licht. Aber damals, wie gesagt. Aber ein cooler Move auf jeden Fall, ja. Das kommt cool irgendwie. Ja, aber der wollte mich da einfach irgendwie erwähnen. So. Ja. Damals haben wir das so gemacht, immer einfach erwähnt als was auch immer, was als Produzent oder was auch immer, obwohl man eigentlich gar nichts gemacht hat, aber Hauptsache man hat es so in seiner Mappe und man kann sich damit so brüsten. So. Man kann sagen, ey, hier war ich Teil davon. Ja, ja klar. Ja. Gut, wie ihr die ersten Kunden an Land gezogen habt, hast du jetzt erzählt, ne? Mhm. Was war euer Durchbruchvideo? War das Besuchstag? Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall das erste, was ein paar Millionen Klicks hatte. Und das ist dann wirklich so, darauf kamen dann die ganzen Rapper auf euch zu. Mhm. Also da musstet ihr nicht mehr umfragen, wer für euch... Ja, also es ist so, bis heute eigentlich, es gibt nicht so viele Agenturen so, die spezialisiert sind auf Rap-Videos oder Hip-Hop-Videos. Den gibt's da? Also ich sehe mal wieder Schau... Schau Casado ist einer. Damals gab's ihn ja noch nicht. Ja, genau, der ist relativ neu, aber der macht jetzt fast alle krassen Videos mittlerweile, ne? Ja. Dann gibt es Street Cinema, die waren damals schon am Start. Stimmt, ja. Dann gab es noch Fame Fabrik damals. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Easy Does It. Also es gibt so eine Handvoll. Mhm. Agenturen damals gab es halt noch weniger. Und deswegen natürlich, das war irgendwie so eine, man ist irgendwie mitgewachsen mit den Rappern. Ich meine, Rap, Deutschrap und sowas, das hat sich ja so in den letzten 10 Jahren erst so richtig, ist erst groß geworden. Und jetzt ist es so groß wie noch nie zuvor. Auf einmal sind die Rapper in den Charts, auf einmal gehen die Gold oder Platin, auf einmal laufen die im Radio. Seit wann ist das eigentlich so? Wer war der Erste, der... Die Ersten waren auf jeden Fall Bushidos und so. Also Bushido, Sido, wer noch? Kool Savas und so. Ich glaube, das waren so die Leute, die am meisten verkauft haben. Sammy Deluxe und sowas, die haben schon ihre Golddinger bekommen. Aber es waren vereinzelte Künstler. Aber heutzutage ist es keine Seltenheit mehr, dass ein deutscher Rapper oder sowas Gold geht oder auf Platz 1 ist in den Charts. Und damals war das halt noch nicht so. Damals haben die noch keine Budgets bekommen, dass sie große Videos machen können. Damals waren die noch nicht bei Majors, also waren die noch nicht bei Universal oder sowas gesigned. Heute sind sie das und heute können sie sich was erlauben. Heute kriegen die dicke Budgets. Ja, das frage ich mich eh, weil zum Beispiel ein Farid Bang erwähnt in so einem Video, dass sein Video 80.000 Euro kostet. Mhm. Wie kann sich das rechnen? Also 80.000 Euro ist ja ein Haufen Asche. Ja. Holen die, wenn die jetzt, was weiß ich, wie viele Millionen YouTube-Klicks haben, kriegen die dafür Geld? Ja. Oder? So viel, aber nicht so viel. Nicht 80.000 Euro, aber ich meine, das ist ja eine Investition. So. Man will ja gute Musikvideos machen, das ist ja im Prinzip ein Werbeclip für dein Album. Ja. So, du machst ein cooles Video, Leute sehen das und kaufen sich danach vielleicht das Album, weil die es cool fanden. So. Mhm. Und wenn man dann 80.000 Euro hat für ein Musikvideo, aber dann 80.000 Boxen verkauft oder CDs verkauft und die schon ausverkauft sind vor Release, kannst du ja rechnen, eine Box kostet 50 Euro. Was ist denn das? Das ist ein paar Millionen Euro. 50 Euro mal 80.000, keine Ahnung, wie viel das sind, aber es sind so 3-4 Millionen Euro bestimmt. Ja gut, ich weiß natürlich nicht, wie viel von dieser Box dann noch kriegen, ja? Weil 50 Euro, da ist ja, steckt ja jede Menge. Nein, eine Box kostet am Schluss 3-4 Euro. Da ist irgendwas, da ist irgendein T-Shirt drin oder sowas. Das kostet 3-4 Euro. Also wir haben schon den Großteil davon. Die machen schon einen Riesenschnapp. Mhm. So, und wenn du jetzt hörst, diese Zahl 3-4 Millionen Euro, und das ist jetzt nur an Verkäufen, nur an physikalischen Verkäufen. So, es gibt ja dann noch Streams und sowas, da verdienen die ja auch nochmal Geld. Also wahrscheinlich sogar noch mehr als mit den Verkäufen. Heutzutage läuft alles über Spotify, Apple Music und alles. Ja. So, wir haben jetzt 4 Millionen Euro oder so. Was sind 80.000 bei 4 Millionen so? Gar nichts. Die haben sogar noch zwei AMGs und zwei Rolex-Uhren noch drauf und reingesteckt in die Boxen. Als Gewinnspiel. Ja. Krass, ey. Deswegen, solche Künstler wie Farid Bang oder so können sich sowas erlauben. Solche Budgets. Ja, wie macht ihr das bei euren Videodrehs? Wer organisiert dann die Locations? Sind das auch jetzt die Leute, die für Organisation zuständig sind? Oder habt ihr euch das? Dann arbeitet man eng mit den. Also manchmal, in der Regel, hast du einen Location Scout. Wir arbeiten aber sehr selten mit Location Scouts. Wir haben schon unsere Locations, so wir wissen, wir fahren dann mit dem Auto rum. Ah, okay, ich brauche jetzt keine Ahnung, irgendeinen so Club oder sowas. Dann fährst du hier in die Clubs und guckst dir das an, redest mit den Clubbesitzern und fragst die, ob du hier drin darfst, am so und so viel, bla bla bla bla. Aber kommt man da so einfach ran an die Clubbesitzer? Ja, mit der Zeit kennt man sich dann. Mhm. Man kennt sich so. Frankfurt ist ja nicht groß jetzt. Also wenn wir jetzt hier in Frankfurt drehen sollten oder so. Man kennt sich am Schluss. Fragt, ist okay, manchmal lassen die sich sogar umsonst da rein, so, weil man eben schon mit denen zusammengearbeitet hat oder sowas. Also, aber im Normalfall macht es dann der Produzent. Bei uns ist es so, dass es der Produzent macht. Ich gehe zu meinem Produzenten, ich sage ihm, okay, ich habe jetzt hier 5 Locations, einmal ein Club, einmal das, einmal das, einmal das. Und dann ruft er an und fragt dann, ob ich da drehen darf und sowas. Und dann gibt er mir Feedback, okay, das und das, mein Wunsch, hier in der Festhalle zu drehen oder sowas. Geht nicht klar, viel zu teuer, können wir uns nicht leisten, ist nicht im Budget drin, aber dafür habe ich die in die Halle klar gemacht. Ah ja, okay, gut. Kompromiss schon von eingehen. Ja, so läuft es ab. Also der Regisseur sagt, was du willst, der sagt, was er will, und der Produzent versucht es umzusetzen. Das ist geil. Hey, ich meine, so eine Halle, wie zum Beispiel da bei dem Farid Bang Videodreh, wo ich auch kurz am Start war, kommt man ja, also seid ihr auch einfach rumgefahren oder hattet ihr einfach einen Kontakt da, der euch gesagt hat, die Halle wäre gut für euch geeignet? Ja, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass es, wir haben da einfach im Links geguckt, Halle zu mieten oder sowas im Internet angegeben und sowas, und dann gab es die. Also es gibt ja voll viele Hallen, die leer stehen und die dann zur Verfügung gestellt werden für, keine Ahnung, für irgendwelche Speditionsfirmen, was auch immer, dass sie da irgendwas lagern oder so. Und dann sind wir halt da hingekommen und sagen, naja, wir wollen nicht sie lagern, wir wollen aber ein Videodreh drehen, ein Gangster-Rap-Video drehen. So. Ja, machen die dann. Betrachten die Clubbesitzer das auch als Werbung für ihren eigenen Club, wenn die die Location darstellen und das Video sozusagen mit was weiß ich, wie viele Millionen Kicks in ihrem Club spielt? Das weiß ich eigentlich nicht. Also, man muss so einen Clubbesitzer fragen, muss man das nächste Interview mit einem Clubbesitzer machen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, am Schluss ist es einfach nur ein Gefallen. Weil, wie gesagt, man kennt sich. Manchmal kennen sich auch die Künstler. Oder manchmal machen sogar die Künstler irgendwelche Locations, klar. So, weil die eben die Connection dazu haben. Ja. Ich sag dann, ey, ihr Dings hat leider nicht geklappt, Festhalle. Und dann sagt er, ey, ich kenne den aber. Ich rufe den mal an. Und dann geht's dann vielleicht doch klar, so. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Nutzen davon ziehen, so. Wenn man den Club dreht jetzt. Die Clubbesitzer ist krass. Ja, aber im Ausland ist ja dann ein bisschen komplizierter. Ich habe auch irgendwie ein Video von dir oder ein Foto von dir auf Facebook gesehen, wo du in der Wüste einfach am Drehen bist. Der Sahara. Ja. Wie läuft sowas? Ich meine, kannst du nicht einfach dahin fliegen und sagen, hey, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Dreh, oder? Warum nicht? Das ist doch sogar das Einfachste noch. Ja? Ist das legal? Da ist ja kein Mensch da oder sowas. Ich muss ja niemanden anrufen und fragen, ey, darf ich in der Sahara drehen? Ist nicht? Nein, wir sind einfach hingefahren. Wir sind hingefahren, wir sind in Marrakesch gelandet, sind mit dem Auto durch ganz Marokko gefahren. Und dann waren wir einfach in der Wüste. Und dann haben wir gedreht, ja. Ja, das ist okay. Ja, ich weiß nicht, wie läuft das. Braucht man nicht eine Drehgenehmigung, wenn man an irgendwelchen... Aber das ist die Wüste, Mann. Ja, in der Wüste ist egal. Ich meine, Das ist ja dasselbe, wenn du sagst, du willst irgendwo am Meer drehen und sowas, weißt du? Ja, würde ich mich auch fragen. Da drehst du einfach. Ja? Also wenn du jetzt an irgendeinem Strand oder sowas. Ja, der Strand ist jetzt, also, wenn es jetzt so ein abgesperrter Strand ist und so, dann ist bestimmt, da kommt vielleicht jemand und sagt, ey, lass mich drehen. Aber es ist die fucking Wüste, Mann, die ist riesengroß. Da bist du drin, da findet dich doch kein Mensch so. Also wen soll das bocken so? Weißt ja, und wie seid ihr mit eurem ganzen Equipment dahin? Oder habt ihr euch das vor Ort geliehen? Nein, wir hatten unser Equipment dahin. Aber ich glaube, damals war das auch ein kleines Setting. Also war nichts Besonderes jetzt. Was war das für ein Dreh? Es war für ein Modelabel. Eine Klamottenmarke. Haben wir da gedreht gehabt. Ja. Krass, diese ganzen anderen Nebenaufträge verschwinden so ein bisschen in diesem riesen Rap-Business-Ding, ne? Also ihr habt ja auch viele andere Kunden eigentlich. Ja, ja, aber das stimmt nicht. Also wir machen sehr viele Sachen, die nichts mit Rap zu tun haben, aber die werden natürlich nicht so kommuniziert jetzt im Internet so. Ja. Spot, der interessiert ja niemanden, wenn ich jetzt für irgendein Brand oder sowas, hat nicht so viele Klicks wie ein Musikvideo jetzt von Bowser oder sowas, weißt du? Aber ja, wir haben schon sehr viel für Klamotten gemacht und sowas, unter anderem. Steckt da trotzdem mehr Geld drin als in den Musikvideos? Ich sag dir ganz ehrlich, da steckt viel mehr Geld drin. Also mit Werbespots oder mit anderen Sachen, die nichts mit Rap zu tun haben, machst du mehr Knete. Krass. Das Musikvideos ist halt, da kann man sich so ein bisschen ausleben, so künstlerisch. Ja. Deswegen macht es mir Spaß, weil da kann ich das gucken und hast auch mehr Zuschauer irgendwie. Ja. Aber wenn ich jetzt Geld verdienen würde, würde ich nur noch irgendwelche Imagefilme machen für irgendwelche langweiligen Banken oder was auch immer. Aber darauf hat man ja nicht wirklich Lust. Ja. Ich mache lieber Musikvideos. Ja, ihr habt ja auch so Imagefilme. Ich hab auf eurer Seite für so einen Live-Coach habt ihr auch einen Imagefilm gemacht, ne? Also es ist ja voll unterschiedlich, was ihr da auch teilweise macht. Voll gut. Also mal ein bisschen persönlicher. Wie sieht ein Tag in deinem Leben aus? Sehen die alle gleich aus oder ist es wirklich so, wie kreativ, einfach jeder Tag komplett unterschiedlich, je nachdem, was für ein Projekt gerade am Start ist? Nee, mein Leben ist voll. Das ist ja das Coole irgendwie. Echt unterschiedlich. Also deswegen habe ich mir, glaube ich, diesen Beruf auch ausgesucht. Ich könnte nicht einen 9-to-5-Job machen. Ich könnte nicht morgens aufstehen, denselben Weg zur Arbeit gehen, dieselbe Uhrzeit, immer Feierabend machen und dann wieder zurück nach Hause gehen und schlafen. Das könnte ich nicht. Und bei mir ist es halt cool. Manchmal wache ich jeden Monat in irgendeinem anderen Land auf, so. Weißt du? Letztes Jahr war ich, glaube ich, ich war 8-mal oder sowas weg. So, manchmal weißt du nicht mal mehr, wo du bist gerade. Und das ist cool. Du siehst so viele, du lernst so viele neue Leute kennen. Von Projekt zu Projekt ändert sich das. Also, ich habe jetzt letzte Woche ein Projekt angeboten bekommen, wo ich in Miami drehen soll. Weißt du? Ja. Und eins, wo ich in Marokko drehen soll. Ich kann es mir jetzt aussuchen. Wie ich nach Marokko oder nach Miami. So, das ist schon, also schon cool. Und auch so, wenn du jetzt nicht ins Ausland fährst oder so, aber du bist sehr oft dadurch, dass du mit verschiedenen Künstlern arbeitest, die aus Köln kommen, Hamburg kommen, Berlin kommen und Stuttgart kommen und sowas, bist du dann halt auch, kommst du sehr oft rum. So. Dann bist du eingeladen zu Konzerten oder sowas. Oder, keine Ahnung. Also das ist schon. Und die Kosten, die du dann hast für Hotel und so weiter, Flug, das ist dann alles vom Budget von dem jeweiligen Projekt abgedeckt. Genau. Ja, das ist echt cool. Also hast du auch nicht mal die ersten 60 Minuten von deinem Tag sehen überall gleich aus? Mal gehst immer zu irgendwelche speziellen Rituale, die du so morgens durchführst. Ich bin, also wie gesagt, ich stehe morgens auf. Natürlich bin ich oft im Büro, unser Büro ist in Offenbach. Aber selbst da ist mein Tag anders so. Ich kann meinen Tag selber einplanen. Es ist nicht so, dass ich da auftauchen muss zu einer bestimmten Zeit. Ich muss um 10 Uhr da sein. Und ich ich muss jetzt bis 19 Uhr hier noch schuften oder sowas. Ich wach auf, wann ich Bock habe. Ich gehe zur Arbeit, wann ich Bock habe. So. Meistens ist es bei mir erst so gegen 12, 1 Uhr. Weil ich aber so einer bin, ich bleibe sehr lange im Büro, ich bin da meistens bis zum 2, 3 Uhr morgens. Ja. Und dann gehe ich ins Büro und dann ist es noch nicht mal so, dass ich, okay, jetzt setze ich mich hier am Rechner und arbeite. Manchmal liege ich noch auf meiner Couch, höre Musik oder gucke mir irgendwelche Musikvideos an oder irgendwelche Filme an oder sowas. Oder ich gehe spontan den Kollegen da besuchen. Also so, das ist so echt unterschiedlich. Ich plane auch nicht so weit voraus immer. Ich sage nicht immer, okay, oben, nächste Woche muss ich da und da hin und bla bla. Ich mache alles spontan. Und das ist das, was ich cool finde in meinem Leben. Ja. So. Ich bin so ein richtiger, wie sagt man? Lebemensch. Ja, genau. Ja, es geht schon so voll in die Richtung, dass du so deinen Traum lebst, oder? Weil ich meine, du hast damals so überlegt, ich will Film machen, ich will einfach das machen, worauf ich Bock habe, und jetzt verdienst du Geld mit der Sache, worauf du Bock hast. Ja. Natürlich kann man immer mehr Geld verdienen. Also weißt du, ist jetzt nicht so, dass ich alles erreicht habe oder so. So ist es nicht. Das Einzige, was ich jetzt erreicht habe, ist, dass ich was mache, womit ich glücklich bin. Ja. Was mir Spaß macht. Aber ich habe noch nicht meine Ziele erreicht. Meine Ziele sind sehr, sehr hoch. So. Ja? So hoch, dass ich die nicht mal sagen möchte, weil die vielleicht sogar ein bisschen peinlich sind. Weil die so hoch sind, weißt du? Aber das und so unrealistisch in Anführungsstrichen. Aber das ist doch gerade das Geile, oder? Das ist cool, ja. Ich meine, vor 5 Jahren hätte ich bestimmt manche Ziele, die ich hatte, auch nicht erwähnt, ja, weil die mir unangenehm sind zu sagen, aber die ich erreicht habe jetzt, weißt du? Ja, klar. Das ist immer das Geilste, oder? Wenn du jetzt guckst, was du vor 5 Jahren geträumt hast, sozusagen, und dann ist einfach die Hälfte oder vielleicht mehr davon einfach wahr. Ja. Deswegen, eigentlich muss ja eigentlich peinlich sein, wenn man sich so hohe Ziele steckt, oder? Ja. Willst du was erzählen von deinen Zielen? Ich sag dir ganz ehrlich, einzig von mir ist, ich will einen fucking Oscar gewinnen. Genau. Ich will mal Filme machen und ich will echt einen Oscar gewinnen. Oder auch, dass ein Film in Cannes gespielt wird oder sowas, weißt du? Und vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass mein Film auf der Berlinale läuft, aber ich hatte jetzt schon 2 Filme, die auf der Berlinale liefen. So. Deswegen, Oscars, man. Irgendwann siehst du mich bei den Oscars, wie ich so eine peinliche Dankesrede habe. Du musst dir schon mal was überlegen, was du erzählen willst. Aber das fällt mir gerade auf. Am Anfang bei deinem Lebenslauf haben wir das voll vergessen, ja? Die 2 Filme. Du hast vorhin, bevor wir aufgenommen haben, hast du kurz gesprochen über deine Bachelorarbeit, glaube ich, und Masterarbeit. Mhm. Und wo du auch darüber gesprochen hast, dass dir der Film dir selbst eigentlich nicht gefallen hat, aber dann irgendwie doch ziemlich krass geworden ist, ne? Nee, der ist nicht krass geworden. Also der ist gut angenommen worden. So. Ja. Also ich habe einen Film gemacht. Das war meine Bachelorarbeit, mein Abschlussfilm. Ja. Da habe ich einen Film geschrieben und ich war sehr zufrieden mit dem Drehbuch. Ja. Womit ich nicht zufrieden war am Schluss, war einfach nur die Machart von dem Film. So, das war da nicht so cool. Das zeigt man nicht so gern her, ehrlich gesagt. Und ich habe bestanden auf jeden Fall. Und mein Professor hat damals den Film auf die Berlinale geschickt, also der hat den eingereicht und der wurde angenommen und haben die den da gespielt und witzigerweise auch den Film von Erhan, der heute mein Partner ist bei One Take, und unsere beiden Filme liefen dann auf der Berlinale so und das hätten wir uns damals niemals erträumt so in unserem Abschlussfilm, eigentlich unsere ersten Filme. Ein Jahr später oder sowas, oder 2 Jahre später, waren wir dann nochmal da mit so einem, haben wir so bei so einem Wettbewerb mitgemacht und dann lief dann der Film auch auf der Berlinale so. Und auf so einem Wettbewerb, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Also der Wettbewerb jetzt. Und da haben wir aber auch verloren. Aber wir waren halt da, das war cool irgendwie, weißt du? Und ja, warum ich nicht zufrieden war, war einfach, ich bin oft übrigens nicht zufrieden mit meiner Arbeit. Also man hat ja immer diese Vorstellung, man hat diese Idee und im Film, sag ich, im Kopf, hast du schon den ganzen Film oder halt das ganze Video. Und du weißt ganz genau, wie es aussieht. Du weißt sogar, wie die Bewegungen sind, wie die Models aussehen und was auch immer. Dann kriegst du aber, sagt derjenige ab oder dieses Model sagt ab und sowas. Oder die Location sagt ab. Und am Schluss wird es so ein bisschen anders, als du eigentlich erwartet hattest. Ja. Und dann ist man automatisch schon nicht mehr zufrieden, so, weißt du? Aber wenn es dann auf YouTube ausgestrahlt wird, also wenn es dann irgendjemand sieht, die feiern das dann. Die wissen aber nicht, wie mein Film im Kopf war. Ja, klar. Das ist deine Vision, ja. Und ich habe irgendwie mit der Zeit damit, ich habe irgendwie gelernt, so einfach zufrieden zu sein mit dem, was man dann hat. So. Ich glaube, ich werde nie zufrieden sein mit einem Video. Weil er nie so sein wird, wie ich ihn mir eigentlich vorgestellt hatte. Nie. Ja klar, ich meine, du kannst ja keine Locations bauen dann. Wenn du jetzt in deinem Kopf eine Location hast oder baust du deine Vision nur mit Locations, die du kennst, auf? Ich glaube, ich weiß es gar nicht, das ist eine gute Frage eigentlich. Muss ich mal drauf achten. Aber ich glaube, es sind sogar echt Locations, die ich schon kenne. Okay. So. Und dann fragt man da an und man denkt, ah, das kriege ich auf jeden Fall voll locker und dann kriegst du es aber nicht. Oder die sagen dann, ey, voll lieben gerne, aber wir haben jetzt in den nächsten 2 Wochen hier schon ein Event, wir müssen es dann danach drehen. Und dann geht es aber nicht aus Zeitgründen, weil das Video eben rauskommen muss. Das ist auch, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber das ist auch so ein Ding, was mich ein bisschen nervt an der deutschen Musikvideo-Welt. Ich wollte sogar gerade sagen Rap-Welt, aber es ist gar nicht mal so. Es ist echt die Musikindustrie in Deutschland einfach. Die kommen alle auf den letzten Drücker. Es ist nie so, dass ich hatte noch nie 3 Monate Zeit für ein Video. Also, dass sie mir 3 Monate vorher schon gesagt haben, ey, du wirst übrigens ein Video drehen. Das wird wenn wir Mai haben, im August oder sowas veröffentlicht, was auch immer. Ja. Das ist echt immer so, die kommen und du hast noch 3 Wochen Zeit oder 4 Wochen. Was nicht viel ist, du musst eine Produktion planen und dann hast du noch Postproduktion, wo du schneidest und alles. Ja. Und dementsprechend leidet das Video darunter. Ne? Und das war bei Bowser jetzt der Fall zum Beispiel. Bei Bowser, was du Liebe nennst, war das echt so, dass sie mich 2 Wochen vor Release angerufen haben. Hey, hast du Lust auf Bowser? Klar habe ich Bock auf Bowser. Ist aber schon nächste Woche der Dreh. Und dann habe ich denen gesagt, ja gut, ich bin gerade am Flughafen. Ich bin jetzt erstmal für 1 Woche in der Türkei, weil ich da einen anderen Dreh hatte. Ja, ich schicke dir einfach meine Song, kannst du ja überlegen, ob du es cool findest oder so. Vielleicht fällt dir was ein. Dann lande ich in der Türkei. Sobald ich im Hotel war und WLAN hatte, habe ich mir den Song runtergeladen. Habe den Song gehört, fand den natürlich cool und habe Bock drauf. Aber ich habe halt keine Zeit mehr. Ne? Und, also zu 2 Wochen minus die Woche Türkei. Warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, genau, ich hatte 3 Wochen, aber minus die Woche in der Türkei. Ja. Halt, als ich zurückkommen bin, hatten wir original noch 2 Wochen. Ja. Und da hatten wir noch keine Idee. Also ich hatte schon eine Idee, aber ich habe die noch nicht durchbekommen. Also war echt beschäftigt in der Türkei. Ich habe keinen Kontakt gehabt. Das Einzige, was ich hatte, war der Song. Und ich habe bis dahin noch nicht mit Bowser oder das Management gesprochen. Dann bin ich zurückgekommen und habe mich direkt an den Song hingesetzt. Und dann meine Idee, Bowser, gepitcht. Der fand die Idee zwar cool, aber der fand sie nicht passend für das Video. Also war nicht seine Vorstellung. Ja. Da hat er mir seine Vorstellung gesagt. Die fand ich nicht cool. So, dann standen wir da. Okay, was machen wir jetzt? Okay, lass mir mal ein bisschen Zeit. Dann habe ich ihn, meine ich, sogar noch... Nee, da haben wir beide überlegt gehabt. Und dann hat er mich angerufen. Das ist auch dann die Sprachnachricht gewesen. Die am Anfang vom Video kam. Ja, genau. Ja. Es war über WhatsApp hat er mir Sprachnachrichten geschickt, dass er Bock hat, irgendwas mit Schnee zu machen. Oder irgendwo in Österreich mit so einer Schneekanone, was auch immer. Und Schneemobil. Und war sehr, sehr überzeugt von dieser Idee. Ja. Und ich war nur happy. Okay, gut, damit kann ich leben. Wir brauchen nämlich eine Idee, weil wir müssen jetzt Gas geben. Ja. Meine damalige Produzentin war dann schon dabei, irgendwas rauszusuchen in Österreich, in der Schweiz, irgendwie sowas, und hat schon fast was gebucht. Und dann 2 Wochen später sagt er, 2 Wochen später, 20 Minuten später oder so, sagt er, nee, ist doch scheiße. Ist doch eine blöde Idee. Ja, und dann habe ich überlegt gehabt und ich dachte mir einfach, okay, gut. Irgendwie wollte ich den heimzahlen, den Majors, ne? Also Warner Brothers. Ja. Ich habe mir gedacht, ey, wie kommen die darauf? Das einfach so ein Song. Ich wusste schon, es wird ein Hit. Ich wusste, es ist ein Hitsong. So. Ich habe das in der Türkei gehört und ich höre die erste Hook und beim zweiten Mal Hook konnte ich schon mitsingen. Und da habe ich mir gedacht, das wird ein Hit. Das ist voller Radiosong. Ja. So. Und die wissen es ja auch. Die wissen auch, das ist ein guter Song. Warum kommen die so spät damit? Dann dachte ich mir, scheiß auf die. Ich nehme einfach die Patte, die wir haben von denen und verballern das einfach und halten das mit der Kamera fest. Dann habe ich Bowser angerufen, habe ihm das gesagt, so mit einem Lächeln. Ich sage, scheiß auf die, wir verballern das Geld einfach. Und er so, ich weiß nicht. So, ey, lass mal machen, das hat doch noch niemand gemacht, Mann. Lass mal machen, sei mal mutig. Ich meine, wir haben 1 Woche Zeit. Ja. Wir haben nur 1 Woche Zeit, wir müssen irgendwas machen. Der so, ich finde es geil, Adal, aber ich weiß nicht, Alter, ob wir das machen können. Und er so, ich überlege es mir. Ich so, ey, ich hoffe, du rufst mich jetzt in 10 Minuten an und sagst, wir machen das. Ich so, hab mal ein bisschen Eier. Extra provoziert, weißt du. Und dann aufgelegt, dann ruft er mich 10 Minuten an und sagt, lass machen. Und ich habe mich voll gefreut. Ich wusste, das wird voll der spaßige Dreh. So. Und dann haben wir das gemacht. Und es ist voll gut angekommen. Also es ist gar keine Fake-Story, sondern es ist einfach so alles passiert. Echt, alles ist echt, alles. Hammer. Auch mit dem Golfplatz. Das war auch so eine Sache. Golfplatz, wir haben überall eine Absage bekommen. Wir wollten unbedingt was auf dem Golfplatz machen. Und dann haben die uns zugesagt. Die waren voll cool zu uns. Und wie halt Rapper sind so, der Bowser ist ein richtiger Rockstar. Die benehmen sich nicht einfach. Ich sag denen, ey, und seine Jungs und alles, ey, die haben uns das hier zur Verfügung gestellt, sind voll cool gewesen, voll lieb, so kurzfristig haben die auch ja gesagt, lass uns keine Scheiße hier bauen. Falsch gesagt. Das ist direkt Ding. Ja, Flaschen sind geschmissen worden, was auch immer. Die sind mit den Cards auf das Green. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst. Also nee. Da, wo man puttet dann. Ja, also dann was voll, Green ist, das, heißt ich, ja. Das ist ja voll das, so ein spezieller Rasen, was auch ja. immer, der voll gepflegt wird. Die sind mit den Cards da drauf und haben sind gedriftet und alles mögliche. Und dann kam der Typ und dann sagte er, ey Jungs, so, sorry, ihr seid viel zu laut, hier liegt überall Bierflaschen rum, guck mal das Green an und sowas, ihr müsst jetzt leider gehen. So. Aber wir waren zum Glück fertig schon. Wir waren fertig, mir tat es voll leid so, aber... Die waren auch nicht wirklich sauer, die haben gesagt, okay, jetzt einfach Abbruch so und haben uns dann halt rausgeschmissen, in Anführungsstrichen. Aber es war jetzt nicht so, dass sie uns da irgendwelche Securities geholt haben und uns dann wirklich, weißt du? Ja, auf jeden Fall wäre meine Frage sowieso gewesen, wie so ein Dreh oder wie so ein Video entsteht. Also, ob du jetzt einen Brainstorming-Prozess da wirklich hast, wo du überlegst, so was mache ich oder ob das... Ja, das ist auch unterschiedlich, aber das ist dann wieder so ein Ding dafür, dass mein Arbeitstag nie gleich aussieht. Manchmal habe ich eine Idee, ich habe noch nicht mal einen Song, ja. Also kein Auftrag, aber ich habe Ideen, die mir einfallen, die schreibe ich dann runter. Mhm. So, und dann kommt irgendwann mal ein Auftrag und dann pitche ich ihm diese Idee, die ich mal damals aufgeschrieben habe. Ey, eigentlich würde zu dem Song das und das gut passen. Und dann sagt der Rapper entweder ja oder nein. Das ist auch übrigens so eine Sache. Bowser zum Beispiel ist einer, dem ist es voll wichtig. Denn es ist voll wichtig, der ist auch von Anfang bis Ende dabei. Also bei der Idee ist er dabei, wie die Idee entsteht, bis zum Schnitt. Den interessiert das, was passiert in seinem Video, was ich auch denke, wie es sein sollte. Ja. Aber es gibt genug Rapper, die nicht mal bis zum Tag des Drehs wissen, was wir eigentlich machen. Weil es die einfach nicht bockt. Die kommen dahin und machen, was ihnen gesagt wird. Genau. Das bockt die nicht. Die haben auch gar keinen Bock, da zu sein, so. Die würden am liebsten ein Video haben, wo sie gar nicht drin vorkommen, aber sie wissen, das ist sehr schwierig so, aber die gar keinen Bock haben. Ja. Und dann gibt es Leute wie Bowser, die dann 2 Stunden früher kommen und sowas und wirklich alles mitbekommen wollen, alles, jeden Schritt dabei sein möchten. Was nicht bedeutet, was auch ekelhaft sein kann, sage ich auch ganz ehrlich, wenn ein Künstler zu viel involviert ist, so. Und zu viel möchte, wo du dann nicht mehr dahinter stehst und sowas. Aber ja. Bei Bowie und mir ist es so, wir kennen uns jetzt auch schon länger. Ich war ja, eigentlich sind wir zusammen gewachsen. So. Ich habe gesehen, also, du hast 2014 schon irgendeine EP von ihm gepostet oder sowas. Ja, ja, genau. Und du hast ja deine Recherche. Ich habe dich gestern richtig hart gesprochen. Ich war dabei, komm mal kurz zu Bowser. Wir schweifen wieder ab, ich bin so ein Abschweifer. Übrigens. Nee, ist richtig gut. Du beantwortest alle meine Fragen, die später noch kommen, schon im Voraus. Genau. Perfekt. Bowie und ich, ich habe dir vorhin ja erzählt gehabt, mein erstes großes Musikvideo war Capo. Ja. Featuring Haftbefehl. Und genau diese Zeit, das war, wo wir Wanted gerade gegründet haben, hat Capo sein damaliges Label Hitmonks gegründet. Ja. Und sein erstes Signing war Bowser. Und ich war dabei, als Bowser entdeckt wurde, so. Ich war dabei, als Capo den Song gehört hat, wo Bowser gefeatured wurde. Und hat er gefragt, ey, wer war das gerade? Wer war der Typ auf dem Song? Ja, Bowser heißt der. Bring ihn mal mit das nächste Mal. Bowser ist aufgetaucht, damals noch mit so einem T-Shirt, wo so Löcher drin waren, alles richtig so aus der Gosse noch. Und wir haben den dann kennengelernt und haben dann mit ihm gequatscht, und also Capo vor allem, und haben dann gemerkt, das ist ein krasser Typ einfach. Der ist ein richtiger Musiker, der mehrere Instrumente spielt, sich selber beigebracht hat und dann noch so geile Texte schreibt und eine krasse Stimme hat. Und dann war es natürlich so selbstverständlich für Capo, ihn zu signen. Das heißt, ich war dabei, als er gesigned wurde. Und damals habe ich immer zu ihm gesagt gehabt, Gangster Material, du bist der neue Gangster, du bist der neue Material, aber du bist die Gangster-Version davon. Heißt, dieses Härtere ein bisschen. Ja. Und das habe ich damals zu ihm gesagt, aber Material, gerade so, das war so Mainstream einfach. Coole Sachen, lief im Radio und sowas. Und ich war mir sicher, dass Bowie auch das Potenzial dazu hat, aber mit härteren Sachen. Und ich war von Anfang an ein Fan von ihm. Wir alle waren von Anfang an Fan von Bowser. Seit der EP schon. Genau. Und dann haben wir es irgendwie 3 Jahre lang nicht geschafft, miteinander zu arbeiten. Bowie hat seitdem ein Album rausgebracht. Eine EP. Und irgendwie war es immer im Gespräch, dass ich mal was für ihn mache, ein Video. Aber dann war das entweder so, dass ich gerade schon beschäftigt war oder ausgebucht war. Oder wenn ich frei hatte, hatte er gerade keinen Song am Start. Und witzigerweise hat es mit Was du Liebe nennst, hat es irgendwie geklappt gehabt. Ne? Fast hätte es nicht geklappt. Ich war kurz davor zu sagen, nein. ich bin in der Türkei, so keine Zeit dafür, eine Woche, keinen Bock drauf. Aber ich wollte unbedingt. Ja. Und zum Glück. Und das war dann sein, in Anführungsstrichen, Durchbruch in die Mainstream-Welt, sage ich jetzt mal. Ja. Weil Bowser war davor schon bekannt und davor schon erfolgreich. Und sein Album war Killer. Aber diesen Durchbruch in die Mainstream-Welt, in die Radio-Welt, war mit dem Song, was für uns beide irgendwie cool war. So, weil wir eben zusammen gestartet und zusammen einen Durchbruch. Genau. Ja, geil. Also, ich glaube, er war sehr happy, dass es gerade mein Video war. Ja. Was seinen Durchbruch irgendwie in die Wege geleitet hat. Nicht mein Video, aber dass ich dazu dieses Video gemacht habe. Ja. Und der Song war natürlich das Krasse der ganzen Sache. Na, das Video war auch krass, auf jeden Fall. Nee, aber voll die schöne Geschichte auf jeden Fall. Wusste ich gar nicht, dass ihr schon so krass connected wart vorher. Das ist einfach nur ein bisschen gedauert hat. Ja. Ja, ist auf jeden Fall krass, mit was für Leuten du auch in Kontakt kommst über diese ganze Musikwelt. Man lernt auch bei jedem Dreh immer irgendjemand Neuen dann kennen. Oder man lernt Leute kennen, zum Beispiel Reezy ist so ein neuer Künstler, der aus Bowie seiner Ecke kommt, also von Bowie sein Camp. Und ich bin mir sicher, Reezy wird noch ein ganz großer auch. So, der ist noch ziemlich unbekannt, sag ich jetzt mal. Aber der macht so krasse Musik. Ich bin mir so sicher, der wird in ein, zwei Jahren hier durchstarten. Echt, du musst mir ab und zu mal ein paar Links rüberschicken, weil ich habe diese ganze Bowser-Geschichte habe ich nicht mitbekommen. Ich hänge, glaube ich, zu sehr in der anderen Ecke fest mit Deutschrap. Mhm. Und Reezy sagt mir zum Beispiel auch noch nichts. Alles, der ist hier aus Frankfurt sogar. Echt krass. Krasser Künstler. Ja, krasser Künstler. Wie kommt es eigentlich, dass ihr noch nichts mit ASAP gemacht habt? Wenn ihr hier so in der Frankfurter Ecke unterwegs seid, Cello Abdi, alles Haftbefehl. War auch schon im Gespräch so, aber es ist halt noch nicht dazu gekommen. Aber wir haben damals sogar, da wo er sein Studio, wo er aufgenommen hat, wir waren zwei Stockwerke drüber bei unser Büro. Und natürlich ist man sich mal über den Weg gelaufen und dann sagt man, ja, ey, wir müssen mal das machen und bla und dies und das. Aber es ist irgendwie nie dazu gekommen, zeitlich dann, weil eben wir entweder ausgebucht waren oder er, wenn wir frei hatten, nichts gerade im Petto hatte, so weißt du, kein Release. Ja, aber schade, ASAP ist, also finde ich, überragender Typ auf jeden Fall. Ich habe den halt von klein aufgehört, ich meine, wenn du hier im Umkreis aufwächst. Genau, und ich bin ja nicht hier aufgewachsen, ich bin aus Stuttgart. Und ich habe dann eher so Afro und sowas gehört, Freundeskreis und so. Aber ich muss sagen, das ist schon krass, was ASAP gemacht hat, also generell, was in Frankfurt abging, so. Ich meine, ich würde sagen, der erste Gangster-Rap kam von ASAP und kam aus Frankfurt. Ja, ein bisschen zurück zum Film. Was ist dein Lieblingsfilm? Das ist eine spannende Frage, weil... Ja, eigentlich würde ich das voll ungern beantworten, weil ich mehrere Lieblingsfilme habe, aber wenn du mich jetzt so fragst... Na gut, das kann ich verstehen. Du hast wahrscheinlich auch schon Millionen Filme in deinem Leben gesehen, weil das ja gerade so dein Leben ist, gell? Ja. Welchen Film, den du in der letzten Zeit gesehen hast, würdest du mir empfehlen? Welchen Film muss ich gesehen haben, den du in der letzten Zeit gesehen hast? Ja, also früher hätte ich dir jetzt eine Antwort rausgeschossen gekommen, wie aus einer Pistole. Ja. Aber das ist mir vor kurzem was aufgefallen. Ich habe früher jeden Tag einen Film geguckt. Vor dem Schlaf, also beim Schlafen gehen so, irgendwas läuft in meinem Hintergrund. Ja. Ich habe immer einen Film angeguckt. Und ich wusste immer, was gerade im Kino läuft oder was gerade aktuell ist und so. Ja. Und seit mir ist es aufgefallen, seit 2-3 Jahren habe ich das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr von Filmen so. Und selbst wenn ich mal Zeit habe für einen Film, dann gucke ich mir lieber alte Filme an, so auf Netflix und sowas, wo ich weiß, ah, dieser Film gefällt mir, den gucke ich, weil ich keinen Bock mehr habe, so Schmodder zu sehen einfach, weißt du? Ja gut, deine Zeit ist auch kostbarer geworden einfach, oder? Dadurch, dass du halt diese ganzen Projekte hast und so weiter. Ja, das hört sich jetzt so an, als wäre ich Mr. Big Shot, aber ich habe echt nicht mehr so viel Zeit, Filme zu gucken oder ins Kino zu gehen oder so. Zuletzt war ich jetzt in Star Wars zum Beispiel, ich bin ein voller Star Wars-Fan. Aber welchen Film du auf jeden Fall gucken musst, das war ein Film, der mir vor kurzem empfohlen wurde, oder von einem halben Jahr. Das heißt, die Frau, die singt, oder die Frau, die lacht. Nein, die Frau, die singt. Das ist voll der krasse Film. Das ist auch so ein Arthouse-Film, so ein, kennt auch kein Mensch. Aber der ist krass, dieser Film. Die Frau, die singt. Kannst du irgendwas darüber erzählen, ohne zu spoilern? Also, nein. Kurze Zusammenfassung? Ja, doch, es geht um... Ja, es geht um eine Mutter, die gestorben ist, die, wo die Kinder sehr wenig über ihr vorheriges Leben wissen. Mhm. Die sind in Kanada, die leben in Kanada und die wollen einfach den Hintergrund ihrer Mutter so kennenlernen und sowas. Und dann recherchieren die, fliegen die halt nach. Ich weiß, man sagt, also in dem Film sagt man nicht, wo das ist, genau, aber es ist irgendwo im Nahen Osten. Und die fliegen dahin, ich glaube, es ist Libanon oder so, ich weiß es gar nicht. Und recherchieren einfach und so verfolgen so die Spuren ihrer Mutter und finden halt sehr vieles auf dem Weg heraus. So. Das mehr will ich gar nicht sagen, aber es ist voll der krasse Film einfach. Ich glaube, der war auch nominiert für den besten Oscar ausländischer Film. Krass. Ja. Geht's um Gesang oder ist das nur im Titel? Nein, das ist nur ein Titel. Okay. Ja, das ist nur ein Titel. Ansonsten, mein Lieblingsfilm, doch, ich sag dir, welcher mein Lieblingsfilm ist. Es gibt zwei Arten von Lieblingsfilmen, die ich habe. Einmal diese Lieblingsfilme aus nostalgischen Gründen, das ist für mich Kevin Allein zu Hause und Der Prinz aus Zamunda. Aber wenn du mich jetzt so, was Dings angeht, einfach so filmkunstmäßig, sprich die Machart oder die Story oder das Drehbuch oder was auch immer, muss ich sagen, Kill Bill, was sich komisch anhört, ja. Aber das ist ein krasser, krasser Film für mich, weil erstens bin ich ein Tarantino-Fan. Zweitens, ich mag Western, ja, und ich mag Kung-Fu-Filme, so Bruce Lee und sowas, Jackie Chan, sowas, das fand ich richtig geil. Und erst recht diese unrealistischen Kung-Fu-Filme, wo die so rumfliegen und sowas, also von Baum zu Baum, so wie bei Tiger and Dragon. Und das ist alles in Kill Bill drin, so. Weißt du? Ja. Und dann bin ich ein großer Japan-Fan. So, ich war auch selber schon in Japan, so. Und als ich da war, ich wusste einfach, seit ich ein Kind bin, wollte ich immer nach Japan. Und vor ein paar Jahren habe ich mir diesen Traum erfüllt, so. Und ich war begeistert so, von Japan. Und diese ganzen Punkte, die kommen einfach auf den Dings zusammen in Kill Bill. Deswegen würde ich sagen, Kill Bill ist mein Lieblingsfilm. Ah, krass. Ist es so, dass wenn du einen Film guckst, muss der mit deiner Vision, wie Filme zu sein haben, also wie du sie selbst machen würdest, zusammenpassen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also sogar im Gegenteil, wenn die anders, also weißt du, wenn die anders einfach sind, wo du niemals mit gerechnet hast. Das ist bei Tarantino halt der Fall. Also ich liebe Filme, die oder Regisseure, die ihre eigene Handschrift haben. Mhm. Weißt du? Ich liebe es, einen Film zu gucken und zu sagen zu können, obwohl ich es noch nicht weiß, das ist ein Tarantino-Film. Das ist ein Scorsese-Film. Was übrigens meine Lieblingsregisseure sind, Martin Scorsese und Quentin Tarantino. Und das hatte ich mal bei Guy Ritchie. Da habe ich Dings geguckt. Wie heißt das? Rock'n'Roller? Nein. Revolver? Nein, Sherlock Holmes. Okay. Wo ich niemals gedacht hätte, dass Guy Ritchie Sherlock Holmes macht. Ich habe den einfach angeguckt und ich gucke mir den an und da war diese Kampfszene. Und ich denke mir so, der Regisseur hat hier voll von Snatch geklaut. Ist voll von Snatch inspiriert. So. Ja. Und voll Snatch und so, aber ich fand's cool irgendwie. Und dann am Schluss kommen die Credits und dann steht da Guy Ritchie und ich war voll stolz auf mich irgendwie, weil ich diese Handschrift rausgelesen habe. Ja. Haben erstmal selber auf die Schulter geklopft. So. Ja. Geil, so, das ist von Guy Ritchie tatsächlich. Hätte ich niemals gedacht. Also, dass Guy Ritchie so einen Film macht. So. Guy Ritchie ist nicht in deinen Top-Regisseuren mit dabei. Nein, weil er hat sehr viel Scheiße gebaut in letzter Zeit, aber er hat geile Filme gemacht. So. Er hat richtig geile Filme gemacht. Was meinst du mit Scheiße gebaut? Ja, irgendwie die letzten Filme, die er gemacht hat, waren so überhaupt nicht mein Fall. Die waren zu komplex. Was waren seine letzten Filme? Uncle oder sowas. Also N.C. was auch immer. Ja. Uncle. Dann Sherlock Holmes fand ich cool, aber es war so ein Mainstream-Film. Es ist so wie wenn du einen Rapper hast, einen Nas oder sowas, ja, der voll deep ist und was auch immer, ja, und dann aber auf einmal so ein Mainstream-Album macht, so, ja, weißt du? So war das für mich und deswegen würde ich nicht sagen, dass er einer meiner Lieblingsregisseure ist. Trotzdem ist er ein krasser Künstler. Ja. So Snatch ist so einer meiner Lieblingsfilme, so, den finde ich auch richtig super, richtig geil. Ja. Ja, der hat echt ein paar richtig geile Filme gemacht. Krass, also geht es eigentlich bei dir schon eher weniger Lieblingsfilm als Lieblingsregisseur dann? Weil die meisten Leute wissen ja gar nicht, die sagen, mein Lieblingsfilm ist Fight Club und ich finde Fight Club zum Beispiel auch überragend. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer der Regisseur von Fight Club ist. David Fincher. David Fincher, kennt man den? Ja, klar. Hat er da was anderes gemacht? Ich glaube, der hat auch The Girl with the Dragon Tattoo gemacht. Wie viele Leute seid ihr bei One Take? 15 Leute, sowas. Es hat angefangen mit Thomas. Du, das ist voll witzig. Thomas, Kevin, Erhan und ich, ne? Das erzähle ich mal in die Geschichte. Ich habe Olex Cover gemacht für Macadam-Album damals. Und dann habe ich auch die Plakate gemacht. Und die haben damals eine Links-Promotion gemacht. Plakat, wie sagt man, Plakat. So eine Werbekampagne oder was? Genau, so eine Plakatkampagne. Ja. Durch ganz Deutschland. Das waren voll die riesigen Plakate, die hängen dann überall. In Berlin war da so ein 20-Meter-Ding und sowas. Ne? Einfach für das Album Macadam. Und da war da auch das One-Take-Logo. Und dann war ich mit meiner Mutter unterwegs Und bin dann angehalten, hat meine Mutter das gezeigt, ne? Und ich so, guck mal, das habe ich gemacht. Und dann hat sie das One-Take-Logo auch gesehen gehabt. Und dann hat sie mich nochmal gefragt, was ist nochmal One-Take? Also was bedeutet One-Take? Und dann habe ich gesagt, One-Take ist, wenn man ohne Schnitt eine Szene macht, so, bam. Ja. Eine Sequenz, die keinen Schnitt hat, so, das ist ein One-Take. Und dann sagt die, ah, ich dachte, das wären einfach eure Initialen. Thomas, Adal, Kevin, Erhan. Und ich war voll baff, als sie das gesagt hat, gell? So, wie krass, was für ein Zufall, weil das war nicht der Plan. Das war gar nicht geplant. Krass. Also, und das ist aber genau die Gründer von One Take, die Initialen drin einfach. Thomas, Adal, Kevin, Erhan. Was haben Erhan? Ich habe gedacht, ich bin da ins Büro gegangen, die haben gerade alle gefrühstückt. Ich so, ey, was? Dann habe ich halt dieselbe Geschichte erzählt und alle natürlich, wow, krass und so. Dass uns das nicht aufgefallen ist. So. Voller Zufall. Hammerhart. Und dann war krass, und jetzt seid ihr 12 bis 15 Leute, hast du gesagt? Ja. Was ist da noch dazugekommen an Leuten? Also Produzenten. Die machen dann echt nur Produktion. Wie gesagt, früher haben wir alles selber gemacht. Haben wir alles. Setrunner, Produzent, Kameramann, was auch immer, Oberbeleuchter. Oberbeleuchter zum Beispiel buchen wir immer dazu, separat. Also wir haben 15 oder 12 Leute, ich weiß gar nicht, ich muss mal aufzählen, aber so 12, sagen wir mal 12 Leute intern, fest so. Und dann haben wir aber ganz viele, mit denen wir extern noch arbeiten, aber die eigentlich auch zur One-Take-Familie gehören. Aber es sind halt immer dieselben Leute, weißt du? Ja. Die dann aber Freiberufler sind und so, und die, mit denen wir dann immer arbeiten. Ja, wir haben Produzenten, wir haben einen Azubi, und dann haben wir immer wieder Praktikanten. Ne? Also die dann immer, wir haben ja auch damals, als wir studiert haben, mussten wir ein halbes Jahr, meine ich, ein Praktikum machen. Ein Vorpraktikum, beziehungsweise im Studium dann ein Praktikum. Und diese Leute, gerade weil hier so viele Unis sind, die HFG, Wiesbaden gibt es eine Filmuni, Darmstadt, die kommen dann natürlich, die bewerben sich dann in Agenturen, die hier im Rhein-Main-Gebiet sind. Und dann kriegen wir viele Bewerbungen und dann nehmen wir halt natürlich ein paar. Könnt ihr euch dann die Creme de la Creme aussuchen, oder? Ja, ja. Also ich würde mir vorstellen, wenn ich jetzt Film studieren würde, würde ich auch richtig Bock haben, darauf halt solche coolen Projekte zu machen, genau. Und halt so den Leuten zeigen kann. Genau, was auch cool ist, aber dass echt talentierte Leute mit dabei sind, von denen du dann selber sogar lernst. So. Du lernst dann von deinem Azubi oder von deinem Praktikanten. Das ist halt auch cool irgendwie. Krass. Weißt du? Weil ich zum Beispiel sage von mir selber, ich bin ein kreativer Typ so, aber ich habe keine Ahnung von Technik. Ich bin so ein richtiger Technik-Trottel. Und dann jetzt erklärt dir ein Praktikant dann, ey, nee, das musst du so und so machen und bla bla. Aber ich habe dann, also ist alles cool so. Ich mag das sogar irgendwie, dass ich dann noch was, dass ich was von denen mitnehmen kann, weißt du? Ja. Ja. Ja, voll geil. Also 12 Leute, sagst du, was muss man mir als Filmleiter, muss man erklären, was macht ein Produzent genau? Wie gesagt, der ist eigentlich, der organisiert das Ganze. Der muss nicht mal mit am Set sein. Du pitcht ihn, oder man setzt sich zusammen hin, man brainstormt vielleicht sogar manchmal zusammen, aber hauptsächlich kommen die Ideen dann von mir. Und dann sagst du ihm, ja, wir brauchen das, wir brauchen so und so viele Models, wir brauchen die Location, wir brauchen das und das Auto und das, keine Ahnung, diese Make-up-Lady. Und der organisiert das dann alles. Der ist dann derjenige, der dann anruft, Drehgenehmigungen einholt, auch recherchiert, wo man sowas machen kann, was auch immer ich haben möchte, wo man ein Polizeiauto herkriegt oder sowas, wenn ich für eine Szene ein Polizeiauto brauche, sowas. Und der organisiert das dann ganz, das alles. Und dann rechnet er aus, der macht einen Kostenplan, Kalkulationsplan, und das ist die Arbeit eines Produzenten. So. Und der sorgt dann auch dafür, der ist dann in Kontakt mit den Labels oder sowas, so dass ich so wenig Stress wie möglich habe. Wenn dann, keine Ahnung, irgendwelche Deadlines nicht eingehalten werden können, ja, oder sowas, dann regelt der das oder sowas. Oder ich brauche dann irgendwas vom Label, ich brauche das Master, den Song. Ja. Und dann ruft er da an und sagt, ey, schick mal das Master. So, weißt du? Also der Project Manager. Genau, genau. Ja, cool. So, dass der Regisseur einfach nur für das Kreative da sein kann. Dass ich konzentrieren kann. Auf das, also ist der Produzent gar nicht mal so der kreative Filmmensch, wie du das jetzt bist, sondern eher wirklich so ein Projektmanager, der mehr so auf der rationalen Ebene alles sieht. Ja. Der so dich so ein bisschen an deine Deadlines erinnert. Genau, und so. Der arbeitet dann eng mit der Aufnahmeleitung. Die Aufnahmeleitung ist dann am Set dabei und die achtet einfach darauf, dass der Zeitplan eingehalten wird. Sprich, die kommt dann zu mir und sagt, oder der kommt dann zu mir und sagt, ey, wir haben noch eine Stunde hier, wir sind schon eine halbe Stunde im Verzug, du hast noch eine Stunde hier für die Szene. Ja. Und erinnert mich auch, ey, die Szene muss noch gedreht werden, so. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, um uns Gas geben. Bam, und dann, die macht ein bisschen Druck, so, weißt du. Aber hat ein Produzent auch Digital Media oder Film oder sowas studiert wieder? Ja, Also bei unserem Studiengang war das so, man studiert Film und viele sind dann spezialisieren sich auf Kamera oder auf Schnitt oder auf Produktion oder auf Regie oder auf Drehbuch. Mhm. Also jeder findet sich so ein bisschen im Studium. Bei mir war das ganz klar nicht das Technische. Mhm. Ich kann zwar schneiden und alles und ich schneide auch sehr viele Projekte von mir selber, aber ist nicht so meine Leidenschaft. Ja. Ich bin eher der Regietyp oder der Schreiber. Ich schreibe gerne sehr viel, also ich schreibe sehr viel Drehbücher, Kurzfilme, was auch immer. Das ist mein, also darauf habe ich mich spezialisiert, Regie und Drehbuch. Und ein Kevin hat sich dann auf Kamera spezialisiert und Schnitt oder sowas. Und dann gibt es auch Leute, die so sehen, dass sie vielleicht nicht so kreativ sind oder so, oder dass Regie nichts für die ist. Ja. Und die sich dann aber die trotzdem Bock auf Film und sowas haben, die dann aber ihre Stärken eher so in Produktion sehen. Also in Planung und sowas. Ich bin voll der verplante Mensch so. Ja. Also ich bin voll unorganisiert und sowas. Und dann brauche ich jemanden, der dann organisiert ist so und der mich ein bisschen. Aber gibt es da dann die meisten Quereinsteiger bei Produzent? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, das klingt jetzt nach einem Job, den auch jemand machen könnte, der jetzt nicht hundertprozentig diesen kreativen Filmhintergrund hat. Weil wenn du jetzt sagst, du musst einen Film zu studieren, musst du erstmal kreative Videos einreichen, um da überhaupt reinzukommen, genau. Kreativ sein und so weiter. Ich könnte mir jetzt vorstellen, nach der Jobbeschreibung, die du jetzt eben gesagt hast, dass dann jemand kommt, der vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommt, der vielleicht vorher irgendwie Projektmanagement für Automobilindustrie gemacht hat oder was und dann einfach sich auch für Filme interessiert und dann da reingeht. Oder fehlt dem dann wirklich das? Ja doch, also ich hab mich vielleicht falsch formuliert. So, ein Produzent ist auch kreativ. Ich zum Beispiel habe voll Bock, Produktion zu machen, aber nur Produktion. Ja. Heißt, nicht für ein Projekt, wo ich Regie mache oder wo ich der kreative Kopf bin, da will ich keine Produktion machen, da will ich mich nur darauf konzentrieren. Ja. Aber es gibt zum Beispiel Drehbücher, die ich geschrieben habe, wo ich aber merke, das ist gar nicht so mein Stil. So. Also es sind nicht die Filme, mit denen ich bekannt werden möchte oder mit denen ich mich identifizieren kann, in Anführungsstrichen. Ja. So, wo ich aber voll gerne Produktion machen würde. Mhm. Aber nur Produktion. Das heißt, ich weiß genau, welche Bilder gemeint sind, also wie das alles aussehen soll. Deswegen muss man da schon ein bisschen kreativ sein. So. Mhm. Und das macht auch Spaß irgendwie, so ein Projekt zu leiten, weil der Produzent ist sehr wichtig. Das hört sich jetzt vielleicht, wenn ich manchmal so rede, hört sich das so ein bisschen an, als wäre der nur der Typ, der da ein bisschen was organisiert oder so. Aber der Produzent ist voll wichtig. Klingt so, als ob der halt voll der ist. Der Boss, eigentlich ist, im Prinzip ist er der Boss. Ohne ihn läuft halt nichts. Genau, ohne ihn läuft nichts. So. Ich bin der Boss, so was die kreative Part angeht, und er ist der Boss, was alles andere angeht. So. Ja. Also Produzent und Regisseur arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Ich kann mir das voll gut vorstellen. Und wie gesagt, es ist kein uninteressanter Job. Also es ist schon, man muss schon im Filmbereich so ein bisschen, man muss sich da schon ein bisschen auskennen, um als Produzent zu arbeiten. Ja, gut. Hast du eigentlich irgendwelche Tools, die du so nutzt, auf dem Handy oder irgendwelche Sachen, die du immer so mit dir rumträgst, falls du halt jetzt irgendwie, hast du immer eine Kamera dabei oder ist deine Handykamera gut genug, falls du jetzt irgendwelche... Nein, also heutzutage, die iPhones machen schon krasse Fotos und so, und ich mache auch sehr viel mit meinem iPhone. Mhm. Und wir sind ja auch sehr, was Social Media angeht und sowas, sehr, wie sagt man, am Start. Ja. Also so, du musst dich ja irgendwie präsentieren online so. Ja, klar. Du musst ja zeigen, so, okay, hier bin ich, so, ich mache das, ich habe das und das Video gemacht und sowas. Und dann durch Instagram oder sowas musst du auch immer, präsent sein einfach. Ja. Und dann, wenn du halt ein iPhone dabei hast und sowas, was eine gute Kamera hat, ist es eigentlich immer sehr vorteilhaft. Ich muss auch dazu sagen, also ich habe jetzt eine Kamera, die ich immer dabei habe, weil mir das iPhone nicht ausreicht. Die habe ich mir extra gekauft, ich habe nur drauf gewartet, bis ich so eine coole Kamera finde, die... Oh, ein Bild von dir. Hört mal, das hat er. Ne. Kann die was? Die ist super, ja, Mann. Hast du ein Display? Ja. Oder ist das Polaroid und kommt direkt? Nein. Das war jetzt hier Rola-Dreh. Rola ist auch relativ bekannt, gell? Also die habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, Rola ist jetzt bei Sony gesigned. Kommt jetzt raus. Dieses Jahr macht die noch ein Album. Hat eine neue Single raus, die heißt Truman Show. Ganz cool, eigentlich läuft im Radio die ganze Zeit rauf und runter. Eigentlich ganz cool. Rola ist auch so eine, so ähnlich wie bei Bowser, die ist eigentlich Familie, die man schon sehr lange kennt, also vom Anfang an kennt, so von ihrem Start an. Die hat auch mit uns zusammen angefangen. Ist mir auch bei meinem Stalking aufgefallen, ja. Dass du die schon vor lange Ja, das ist schon vor langem Foto. Das finde ich auch irgendwie cool, man wächst irgendwie zusammen so. Und dann werden die irgendwann mal groß oder werden gesigned und sowas. Und dann denken die natürlich an einen. Ja. Dann wollen die, ist ja klar, ich will auch mit Leuten arbeiten, mit denen ich cool bin. So. Ja. Und die ich auch noch schätze und die ich von deren Arbeit ich überzeugt bin. Und das ist cool so. Das hat man jetzt mit mehreren Künstlern irgendwie. Ach, ist voll gut, dass du das so zu hören, dass es halt auch so auf persönlicher Ebene funktioniert. Weil man denkt sich immer so, wenn man so diese Hollywood-Welt sieht, ne? Mhm. Dass es so alles komplett oberflächlich ist. Ja, aber gerade in Hollywood ist es ja auch über Connections. Zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Nicolas Cage und sowas. Ja. Wie viele wissen gar nicht, dass der Teil der Coppola-Familie ist. Francis Ford Coppola, der Pate und sowas gedreht hat und sowas. Echt? So, natürlich, ja, ist es einfacher. Nicht. In diesem Business ist sowieso Vitamin B. In diesem Business ist Vitamin B eigentlich das Wichtigste. So. Ja. Das ist das Allerwichtigste. So. Wenn du cool mit jemandem bist, wenn du dich mit der Produktmanagerin von Sony oder was auch immer, wenn du dich mit der gut verstehst, dann wird die dich als nächstes vorschlagen, so, wenn die dann ein Meeting haben da oben und sagen, okay, mit wem machen wir das? Mhm. Dann macht die das auch mit jemandem, mit dem die cool ist, so, weißt du? Ja, klar. Das ist, glaube ich, es kommt erst an zweiter Stelle, wie gut du wirklich bist. Erste Stelle ist einfach, bist du sympathisch oder nicht? Das ist so wichtig. Oder wen kennst du? Oder bist du mit dem befreundet oder sowas? Und wir haben sehr, sehr viele Jobs durch Vitamin B bekommen. Ja gut, ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch ein besserer Film wird, wenn du mit dem gut arbeiten kannst. Genau. Oder? Wenn ihr cool seid miteinander. Ja, ja. Klar, ja. Aber was war nochmal die Frage? Ob du Tools nutzt, waren wir jetzt. Genau. Ja. Kamera. Schon sehr oft vorgekommen, dass ich Aufnahmen mit meinem Handy gemacht habe, die dann tatsächlich am Schluss ins Video reinkommen sind. Krass. Mit dem Handy. Und das ist mittlerweile wirklich so gut, dass du das vergleichen kannst. Ja, also mit dem iPhone kann man jetzt sogar in 4K drehen und in Zeitlupe drehen oder sowas. Ich habe mal beim Olixesh-Video eine Szene gehabt, Zeitlupe. Krass. Und heutzutage, auch Kameras und sowas, heutzutage kannst du mit sehr wenig Geld gutes Equipment holen und auch gute Videos oder sowas machen. Deswegen machen das auch so viele. Dadurch, dass das alles günstiger geworden ist, Kameras und Licht und was auch immer, kann man echt schon mit wenig Geld was sehr, sehr Gutes machen. Das bringt mich auf eine Frage, die ich dir sowieso stellen wollte. Was war die beste Anschaffung für unter 100 Euro, die du in letzter Zeit gemacht hast? Eine Handyhülle, die einen extra Akku hat. Also in der Hülle ist ein Akku. Das hat mich 30 Euro oder sowas gekostet. Weil voll oft am Set, gerade wenn du drehst, geht mein Handy ganz schnell leer, weil du kriegst so viele Anrufe. Also das, was eigentlich der Produzent, diese Anrufe, die der Produzent eigentlich bekommen sollte, irgendwie kommt immer ein bisschen Arbeit auf dich zu. So. Also die Leute rufen dann eher mich an oder sowas, um zu fragen, ey, wie viel Uhr ist es nochmal da und dies und das. Und da habe ich mir so eine Handyhülle geholt, die ist ein bisschen dicker, da ist ein extra Akku drin. Das heißt, ich habe zwei Handyladungen. Und dann die Musik, die dann, die läuft dann meistens, die habe ich ja dann, ich bekomme einen Song zugeschickt, von Bowser, von Rola, was auch immer. Ja. Und ich habe den Song, und den Song, das ja nicht weiter, also schicke ich sehr ungern weiter, weil er ja noch unveröffentlicht ist. Ja, dann habe ich den auf mein Handy drauf. Das heißt, wenn wir dann immer Playback haben, dann läuft es über mein Handy. Ja. So, und dementsprechend geht der Akku dann auch ganz schnell leer. Aber das ist jetzt nicht damit dran an deinem Handy? Nein, das ist mir zu dick. Ich habe das echt nur fürs Set, also fürs Drehen geholt. Ich mag es nicht, wenn es so eine dicke Hülle ist. Also switch dann, wenn du drehst. Wenn ich drehe, dann switch ich, genau. Okay. Welche Marke ist das? Wo kann man das bestellen? Ich weiß nicht mehr, welche Marke das ist, aber ich habe es bei Amazon bestellt. Dann kann man einfach eingeben, Handyhülle mit Akku. Wie eignest du dir eigentlich dein Wissen an? Hast du das alles im Studium gelernt? Oder ist es wirklich so Learning by Failing oder Bücher, YouTube-Videos? Ja, also in der Uni habe ich schon viel gelernt, gerade weil ich eben mit null da reingegangen bin, also mit null Background. Ja. Und da habe ich schon viel gelernt, aber das war dann eher so dieses Theoretische und alles, Technik und alles Mögliche, aber so richtig, richtig gelernt, so wie das Filmbusiness abgeht, habe ich dann echt bei Learning by Doing. So. Heißt, die Uni, die haben uns Aufgaben gegeben, macht diesen Trailer und sowas und dann hat man das so gelernt einfach. Die haben uns eigentlich ins Wasser geschmissen. So. Du musst es einfach machen, du hast eine Abgabe, eine Woche hast du Zeit, du musst irgendwas machen. Und dann hat man das so gelernt, halt so, okay, wir drehen jetzt hier und Equipment hier, dies, das und so. Und dann, ich mittlerweile schon, wir haben, glaube ich, bestimmt schon 100 Videos online. So. Also Dope Boy, dieser Trailer, war euer erstes Projekt und ihr habt vorher nie sowas in die Richtung gemacht? Genau. Das ist krank. Mhm. Weil der ist echt richtig krass. Ich habe mir den gestern nochmal angeguckt. Ja, heute zum Beispiel, wenn ich den heute angucke, dann habe ich so Fremdschämen. Was? Ja, der ist voll. Also ich finde ihn schlecht. Du musst mir mal ein Video von heute zeigen, also was Vergleichbares damit, damit ich das mal so als Laie sehen kann. Also ich finde das überkrass, diesen Trailer. Ja. Habt ihr vielleicht die Möglichkeit, so einen Film daraus noch zu machen? Ja, also wir werden bestimmt safe früher oder später so einen Film machen, der so ein bisschen sozialkritischer ist. So. Weil das ist doch gerade eine Lücke. Weil ich finde, ich stehe voll auf solche Filme. Und das gibt es in Deutschland einfach nicht. Ja, aber das kommt, das wird jetzt kommen. Gerade, ja? Ja, gerade weil es ist so eine Revolution gerade in Deutschland irgendwie, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Also das, so was das, auch was man auf einmal im Radio hört oder sowas. Und das wird sich, das vermischt sich so ein bisschen alles. Früher war das immer so Schrottmusik, mit der wir nichts anfangen konnten. Ich konnte früher kein Radio hören. Heutzutage kann ich sehr viel Radio hören. Da ist coole Musik dabei einfach, mit der ich mich identifizieren kann. Ja. Und vor allem, was auch krass ist, ist, dass überhaupt deutsche Musik gespielt wird. Früher war das so, in Frankreich war das so. In Frankreich gibt es, glaube ich, sogar ein Gesetz, ich glaube, 50% der Musik, die im Radio gespielt wird, muss französische Musik sein. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Aber es ist irgendwie so dahin gekommen. Früher haben wir alle keine deutsche Musik gehört, weil es schwachsinnig war, ja. Quatsch war, blöde Musik war. Aber heute ist es coole Musik einfach. Ich merke es, ich habe erst gestern darüber nachgedacht, dass in meiner Spotify-Liste, dass da echt fast mehr deutsche Musik ist als Ami-Musik oder so. Ja, gut, du hast ja auch gerade Künstler mittlerweile, so ein Namika oder. Mhm. Also, es sind ja auch so Sachen, die halt wirklich eigentlich eine neue Richtung sind, oder? Mhm. Gab es sowas früher schon. Namika hast du auch was zu tun, ne? Ja, Namika war sogar, das ist auch wieder so witzig eigentlich, dass man wird gemeinsam groß so. Namika war im selben Gebäude wie wir, also ihr Studio war im selben Gebäude wie von uns und deswegen, wir kannten sie schon, als sie noch Hen Violet war. Als sie was? Als sie noch Hen Violet hieß. Sie hieß früher Hen Violet und dann hat sie sich umgenannt in Namika. Achso, das war ihr früherer Künstlername? Genau. Ja, krass. Ja, man kennt sich so. Die Frankfurter Szene ist sehr groß. Die Frankfurter Szene hat, also Musikszene, haben auch sehr viel für Deutschrap und sowas gemacht. Moses Pelham. Ja, Moses Pelham und so, aber dann auch so diese, also Azad auch und so. Ja. Aber dann diese neue Welle so mit Haftbefehl und sowas. Ich bin mir sicher, dass sehr viele Rapper, die heute bekannt sind, wie Nemo und erfolgreich sind, wie Nemo zum Beispiel, dass Haftbefehl ein ganz großer Einfluss für die war. Haftbefehl hat echt vieles gemacht. So. Haftbefehl ist so der deutsche Lil Wayne. Ja? Lil Wayne, wenn du heute die ganzen Rapper anguckst, die sind ja alle abklatscht von Lil Wayne. So. Dieses Rockstar-Image und sowas, das hat irgendwie Lil Wayne reingebracht in diese Ami-Szene, Rap-Szene. Und bei uns ist es Haftbefehl safe. Deswegen schätze ich, also weit mag ich Haftbefehl auch so. Ich feiere den krass. Ja, stimmt. Hm. Auch so. Leute wie Sido oder Samy Deluxe, die ja, wo man meinen könnte, die feiern den nicht oder so, die sehen sein Genius so. Weißt du? Ja. Die sehen den Genius in Haftbefehl. Die sehen, was der gemacht hat so. Das ist krass. Was war das Erste, was du von Haftbefehl gehört hast? Ich nehme dir alles weg. Ich war damals kein Haftbefehl-Fan. Ich meine, das Erste, was ich gehört habe, war... Julius Caesar. Nein, war der Dope Boy Song. Ach so, krass. Der Song, der nie rausgekommen ist, den nur ich und er haben gehört haben in Haft. Hast du mal irgendeinen richtig krassen Fail gehabt in deinem Leben? Irgendeinen krassen Misserfolg, wo du sagen würdest, dass das dann später... Das ist eigentlich nur so ein... wie sagt man... So, die Ruhe vor dem Sturm war, dass du halt einfach erstmal abgekackt bist an der Stelle, wo du gesagt hast, boah, scheiße, voll versagt. Und dann ist später daraus so der größte Erfolg geworden. Also so ein Lieblingsmisserfolg. Nee, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Ich hatte schon sehr viele Projekte, wo ich überhaupt nicht zufrieden war. So, wo ich gar nichts, wo ich Angst hatte, oh shit, das wird gar nicht gut ankommen. So, und dann genau das Gegenteil passiert ist. So. Man hat auch irgendwie, man verliert den Bezug irgendwie zu dem, was du machst, wenn du in einem Projekt drin bist, du bist da zwei Monate oder so mit beschäftigt und du schneidest das Ganze und sagst, und du siehst es dir am Schluss an, du weißt gar nicht mehr, wie du dazu stehst, wie du den Schnitt findest, wie du das Video generell findest, wie du die Farbkorrektur findest und alles, und dann, du siehst erst, ob das ankommt oder nicht, wenn du es veröffentlichst einfach, oder wenn du das dann den Künstlern schickst oder so, ob die das dann feiern oder nicht. Ja. Und was ich schon hatte, ist, dass ich ein Video gefeiert habe und der Künstler hat es nicht gefeiert, und dann den Schnitt komplett umgeworfen hat und sowas. Und dann haben wir was. Und dann ist der Schnitt meiner Meinung nach beschissener geworden. Aber der Künstler war zufrieden. Und dann musst du sowas raushauen, obwohl du nicht mehr dahinter stehst. So. Ja. Das ist mir schon sehr oft passiert. Krass. Mhm. Guckst du dir deine Sachen selbst nochmal an hinterher? Ja, ich habe gehört, es gibt auch Künstler, die das gar nicht machen, die das nicht. Ich gucke es mir schon an. Also ich gucke es mir an und ich gucke auch, wie das Feedback ist. Ja. Aber irgendwann mal hört es dann auf. Also ich habe auch die Nase voll meistens von dem Song oder so. Ich kann mir das gar nicht mehr geben. Ja. Und es läuft auch extrem häufig bei so einem Dreh, ne? Genau. Also, ja. Und auch beim Schnitt dann. Also du hörst, du kannst ja dann. Ich bin der Meinung, dass ich die Songs öfter gehört habe als die Künstler. Ja. Du hast es so oft gehört, du kannst sie auch auswendig, diese Songs. Ja. Ich gucke es mir dann, die ersten zwei Wochen gucke ich mir das dann an, gucke, wie das Feedback dazu ist und dann fertig, dann habe ich abgeschlossen. Veränderst du dich mit dem Feedback? Also, wenn jetzt zum Beispiel du gehst in eine Richtung und irgendjemand sagt, boah, das und das war scheiße, sagst du dann, ja, aber das ist meine Scheiße, ich mache das weiter so, oder hängt es davon ab, wer dir das Feedback gibt oder so? Es hängt davon ab, wer mir das Feedback gibt, aber auf der anderen Seite, ich finde, man kann über Kunst nicht diskutieren. Es ist einfach Geschmackssache. Du magst, keine Ahnung, einen Kollegen und ich vielleicht nicht. Ja. Und das ist einfach Geschmackssache. So. Ja. Weißt du, Autotune zum Beispiel. Für mich ist Autotune keine Verbesserung der Stimme, ja, sondern für mich ist es ein Instrument. Das ist einfach ein Stil so. Und ja, ich feiere das. Und viele sehen es aber als Verbesserung der Stimme. Oder der kann nicht mal singen, deswegen benutze Autotune. Nein, das ist so. Der singt es als Instrument. Weißt du? Ja. Fertig aus. Und deswegen brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren, ob das Kunst ist oder nicht so. Oder ob das cool ist oder nicht. Und natürlich, wenn mir mein Professor damals gesagt hat, ey, das und das war scheiße, dann lege ich da mehr Wert drauf, als wenn mir irgendjemand einfach irgendwas sagt, weißt du? Hast du noch Kontakt zu deinem Professor? Nee, ab und zu haben wir noch vor ein paar Jahren geschrieben, der ist jetzt aber im Ruhestand. Aber ich hatte immer so den Eindruck, so bei dem, was ich so mitbekommen habe von euch, dass euer Professor euch ziemlich hart feiert und ihr den irgendwie auch ziemlich hart feiert. Ja, ja, der war cool. Das war immer so, der hat immer zu uns die Offenbacher gesagt, der hat auch immer Kanacken gesagt. aber der mochte, was wir machen, weil wir Eier hatten. Wir hatten Eier. Keine Ahnung, bestimmte Szenen oder Gewalt oder sowas zu zeigen und sowas. Und der hatte wahrscheinlich die Nase voll, weil er jahrelang immer denselben Schrott gesehen hat und so. Und auf einmal kamen die Kanacken, so, sag ich jetzt mal, oder die Offenbacher oder was auch immer, die dann ein bisschen Farbe reingebracht haben, so, ja, und auf einmal neue Themen hatten, ja, die er ganz interessant fand, die er cool fand, so. Und deswegen hat er uns hart gefeiert. Deswegen, wahrscheinlich war das der Grund, warum er mich reingelassen hat. Krass. In den Studiengang, so. Ach, voll, ja, voll krass eigentlich. Mhm. Also dieser Schritt damals, dass das so gut funktioniert hat, dein teuflischer Plan. Mhm. Ja, genau. Sonst wäre das halt alles nicht zustande gekommen. Ja, ja. Aber so, wenn man Feedback, also wenn du dir Kommentare gibst manchmal oder so auf YouTube oder so, ist ja absoluter Quatsch, so was da steht, teilweise steht. Oder was die Leute auch, das, was für ein falsches Bild die haben, so. Manchmal, was auch Budgets oder sowas angeht oder sowas, was die denken oder was die von mir denken. Leute denken, ja, ich bin Multimillionär oder so ein Scheiß. Ja, und du willst, die denken, ich bin Millionär, die fahren da voll den anderen Film so. Die haben ein ganz, ganz falsches Bild von der Szene oder wie, was für Budgets da fließen oder was auch immer. So, die denken ja, es gibt Leute, die denken, ein Video kostet 500.000 Euro oder sowas, weißt du? Ist lange nicht der Fall. Krass, aber ich muss sagen, ich habe mich auch krass verschätzt. Also als ich gehört habe, so zum Beispiel, wo Farid Bang gesagt das ja ab und zu mal, oder ein Kollege hat das, glaube ich, auch schon mal in seinen Videos gesagt, dass die 80.000 einfach für so ein Video raushauen, da war ich schon schockiert. Aber wenn du dann halt mal drüber nachdenkst... Warte mal, dachtest du, das wäre zu viel oder zu wenig? Zu viel habe ich erst gedacht. Aha. Und dann habe ich mir überlegt, okay, du mietest da so ein riesen Schloss oder was, hast da 10.000 Models, die da rumrennen, hast irgendwelche Golf-Locations irgendwo im Ausland gedreht mit irgendwelchen, keine Ahnung, Drohnen oder was, wie ihr diese Szenen da dreht und sowas. Da denke ich mir, okay, dann ist es eigentlich schon klar, dass es so viel kostet. Ja, aber es ist eigentlich wenig. Früher in den 90ern und sowas haben die Videos tatsächlich 1 Million Mark und sowas gekostet. Und jetzt aber dadurch, dass Equipment und alles einfacher geworden ist, so, also günstiger geworden ist, ist es günstiger geworden einfach, ein Dreh. Du kannst ja auch ein gutes Video machen für 5.000 Euro. So, kannst echt ein gutes Video machen. Ja. So. Hast du ein Zitat, was dich irgendwie so flasht oder wo wir vorhin bei deiner Wand von Oleksesh waren, ne? Wo du vorhin die Story zu erzählt hast. Sagen wir mal, du hättest so eine Wand. Was würdest du da draufschreiben? Hast du einen Spruch, den du da draufschreiben würdest? Muss jetzt nicht von dir selbst sein, der Spruch. Kann auch irgendwie ein cooles Zitat von irgendeinem Idol sein. Es gibt mehrere Zitate, die ich cool finde. Ein Zitat ist von meinem Freund, von meinem besten Freund. Der geht so, nicht nur Schwanz musst du haben, Fuchs musst du sein. Ich weiß nicht, warum ich mag den. Angeblich hat er den selber erfunden. So. Du glaubst ihn nicht. Ich glaube es nicht, weil ich ihn so cool finde. Ja, Schwanz musst du haben, Fuchs musst du sein. Das ist auch immer einer, weil es auch mein, es kommt halt von meinem besten Freund so irgendwie. Und dann gibt es einen aus dem Film The Rock, den mochte ich auch voll. Da sagt Sean Connery zu Nicolas Cage. Der stellt ihm irgendeine Frage und der sagt dann, okay, ich gebe mein Bestes. Und dann sagt Sean Connery zu ihm, Verlierer sagen, ich gebe mein Bestes, Gewinner ficken die Ballkönigin. Ich glaube, das ist so ein Spruch, den ich mir nicht auf die Wand, an die Wand hängen würde. Verlierer sagen, ich gebe mein Bestes, Gewinner ficken die Ballkönigin. Das ist cool. Ja, das ist dieser Film, der auf Alcatraz spielt, ne? The Rock. Ja, genau. Auch geiler Film damals. Ja, krass. Was war dein bestes Investment, was du in deinem Leben getätigt hast? Also egal, ob Geld, Zeit, Energie, einfach wo du investiert hast und bestes. Ja, die Zeit als Regisseur ist so. Weil die Anfangszeit, man muss sehr geduldig sein als Regisseur. Wir haben am Anfang kein Geld verdient. Wir haben kein Geld verdient und wir haben uns keinen Namen gemacht oder sowas, aber wir waren geduldig, so, wir haben weitergemacht. Wo viele aus unserem Studiengang übrigens, ich würde fast sagen, 90% machen gerade nichts, was mit Film zu tun hat. Wir waren aber geduldig, wir haben das ein paar Jahre durchgezogen und uns gedacht, irgendwann mal kommt der Knall, so irgendwann mal läuft's. Wie konntet ihr das machen? Hattet ihr keinen Schiss, dass ihr einfach das doch nicht schafft und einfach auf der Straße sitzt irgendwie? Was hat euch da am Leben gehalten? Einfach die Leidenschaft einfach zu filmen. Das ist so, unser Geld, das ist uns scheißegal. Hauptsache, wir haben die Möglichkeit, für Leute was zu machen, was Leute auch sehen. So, das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Wenn du Künstler bist und Leute sehen deine Kunst. Und bei uns heutzutage, also heute haben wir, ich würde sagen, bestimmt eine halbe Milliarde Klicks und eine halbe Milliarde Leute, die unsere scheiß Videos geguckt haben. Weißt du, was ich meine? Allein 70 Millionen das Bowser-Video. Gibt es den mal? Wie cool das ist. Ich bin letztens in die Tankstelle reingegangen und da lief im Fernsehen, liegt im Hintergrund das Bowser-Video. So. Und ich habe mein Handy rausgeholt und habe so einen Snap gemacht und der Typ fragt mich, warum filmst du das? Und ich sagte, guck mal jetzt hier, der Name da, das bin ich. Ich habe das Video gemacht. Und er hat mir nicht geglaubt. Fand ich cool, weißt du? Der hat mir nicht geglaubt. Nee, das Video hast du nicht gemacht, das habe ich schon 8 Mal gesehen oder sowas. Das hast du nicht gemacht. Aber das ist cool einfach, wenn du ein Video für einen Song gemacht hast und der läuft dann einfach im Radio und sowas. Letztens hat der Thomas zu mir gesagt gehabt, der hat irgendwas bei TAF gesehen oder sowas. Und da liefen einfach 2 Sachen von mir gleichzeitig. Da hat man ein Bild irgendwie gesehen, was ich gedreht hatte, und im Hintergrund lief Bowser, was du lieber nennst oder sowas. Und das ist cool irgendwie, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Dass deine Mutter dich anruft und sagt, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen oder ich habe gerade voll viele Anrufe bekommen von Freundinnen, die gesagt haben, die haben irgendwas von dir gerade da gesehen. Das ist irgendwie cool. Was war die Frage nochmal? Was das Beste war? Ja, genau. Das war die Ursprungsfrage. Aber wir waren gerade noch bei der Frage, was euch so da dran gehalten hat, am Leben gehalten hat, dass ihr nicht aufgegeben habt. Weil voll viele würden sagen, so, ich investiere jetzt so ein Jahr und gucke, ob es klappt. Mhm. Und dann muss ich mich irgendwie um meinen Job kümmern, weil vielleicht will ich später eine Familie haben und habe dann keine Kohle oder sowas, weil ich jetzt hier die Sache in die Scheiße rate, ja, sozusagen. Habt ihr so ein Worst-Case-Szenario gehabt oder so? Naja, gar nicht. Aber ich meine, was kann heutzutage passieren? So, wir haben doch alle Familie und sowas, die dich auffangen, so, weißt du, die dich unterstützen noch, auch wenn du failst und alles Mögliche, weißt du? Und wir leben ja in Deutschland immer noch so, da kann nichts Großartiges passieren, so. Also es kann nicht, du landest nicht wirklich auf der Straße oder sowas, weißt du? Und heutzutage kommst du ja auch gut klar mit wenig Geld in der Tasche. Was uns so motiviert hat oder uns, wie hast du gesagt? Am Leben gehalten hat? So. Am Leben gehalten hat oder uns dazu motiviert hat, so das Ganze weiterzuführen, so einfach unsere Kunst einfach, dass wir unsere Kunst zeigen können, dass Leute das schätzen, dass Leute das feiern. Das ist krass, eine krassere Bezahlung noch als Geld wahrscheinlich, gell? Ja, einfach dieser Respekt. Und ich denke mir wahrscheinlich auch eure Gang, die euch so, also was heißt Gang, aber Clique, die, also einfach Erhan, Thomas, Kevin, was du jetzt gesagt hast, einfach die One-Take, dass ihr zu viert wart und euch gegenseitig wahrscheinlich auch gepusht habt, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann, wenn du Leute guckst, die du schätzt, Leute wie Tarantino zum Beispiel, den ich schätze oder sowas, und wenn du dir seine Biografie mal anguckst, oder Leute einfach, erfolgreiche Leute heute, die sind nicht von heute auf morgen erfolgreich geworden. Die haben einen krassen Weg hinter sich so. Die haben eine krasse Motivation, die haben so krass an sich geglaubt. Und irgendwann hat es geklappt und irgendwann klappt es auch. Wenn du wirklich hinter irgendwas stehst, zu 100%, hinter deiner Kunst, hinter deiner Arbeit, was auch immer, hinter deinem Talent und dir auch Mühe gibst und weißt du, und nicht deinen ganzen Tag verschläfst oder was auch immer, dann klappt es irgendwann mal. Ich habe so viele Leute, mit denen ich arbeite, bei denen ich das sehe. Weißt du? Als Beispiel, ein guter Kunde von uns sind und gute Freunde von uns sind die Jungs von Rebel Comedy. Die machen das seit 10 Jahren. Die machen es seit 10 Jahren. Und jetzt erst von 2, 3 Jahren haben die richtig Erfolg damit und können davon leben. Aber die waren geduldig 10 Jahre lang. Und heute wird es denen ausgezahlt so. Heute, jetzt haben die ihre Sendungen da auf WDR und sie gehen auf Tour, füllen die Fraport Arena. Weißt du, das zahlt sich immer mal aus. Teddy zum Beispiel, ein guter Freund von mir, der hat Jahre, also viele denken, das war sein Durchbruch, einfach dieses YouTube-Ding. Der hat davor schon, das war so ein Zufall und alles, der hat davor schon ein Schauspiel, der hat es gelernt, so. Der war auch in Schauspielschule, die 400 Euro oder 500 Euro im Monat gekostet hat. Und der hat dieses Opfer gebracht, das zu bezahlen, bei seiner Mutter zu wohnen und nicht auszuziehen wie alle seine Freunde und Party zu machen, sondern der war unter der Woche auf der Schule und ist am Wochenende arbeiten gegangen, Kellnern gegangen, was auch immer, um das zu bezahlen. So, weißt du, der hat einen sauren Apfel gebissen. So. Und heute zahlt sich das aus, dass er darauf verzichtet hat. Krass. 187 Straßenbande, die machen schon seit 10 Jahren Mucke. Aber keiner kannte die vor 10 Jahren. Die haben durchgehalten, so, weißt du? Ja, bei denen würde man denken, dass die noch mit anderen Sachen viel Geld verdient haben, aber... Ja, vielleicht so. Ja, aber keiner macht es ja gerne. Ja. Weißt du, aber die sind am Ball geblieben und so, und jetzt sind die krass einfach. Und machen Asche des Clowns. Das ist krass. Ich finde vor allem deine Einstellung, dass du so sagst, so, was kann mir schon passieren hier in Deutschland? Worst-Case-Szenario ist immer noch okay, eigentlich so. Wenn du so denkst, du landest nicht auf der Straße, sondern du hast Freunde, du hast Familie. Kann eigentlich echt nichts passieren. Ja. Das ist cool. Ja, halten sich die meisten Leute halt nicht vor Augen, weißt du? Die meisten Leute haben halt wirklich Angst zu sterben, wenn sie längere Zeit halt keinen Erfolg haben. Ja, kommen wir zurück zu der Ursprungsfrage mit dem Investment. Was war dein bestes Investment? Wo ich auf meine Gage verzichtet habe. Ja. Weil ich so Bock auf dieses Projekt hatte, künstlerisch jetzt so. Bock, dieses Kunstwerk zu machen und mir war es egal, ob ich Geld verdiene oder nicht. Und am Schluss bin ich sogar vielleicht mit Minus rausgegangen, wenn ich selber noch drauf geblecht habe. Aber am Schluss hat sich das rentiert. Weißt du? Aha. Mein bestes Investment war, damals für Rapper umsonst Videos gemacht zu haben. Weil diese Videos wurden dann gesehen und es war am Schluss eine Investition. Und eine gute Investition. Auch wenn ich nichts damit verdient habe, habe ich später damit was verdient. Ja. Verstehst du? Das ist eigentlich die perfekte Antwort auf die Frage, ja. Geil. Hast du irgendwelche... Überzeugungen oder so Gewohnheiten entwickelt in den letzten, das sind ja so 10 Jahre jetzt fast, gell, wo du angefangen hast mit Filmen eigentlich. Mhm. Wann war das, 2010 oder 2009? Ja, 2010, 11, sowas. Hast du irgendwelche krassen Gewohnheiten oder so entwickelt oder Verhaltensweisen, die, wo du sagen würdest, die jetzt dein Leben am meisten positiv beeinflusst haben? Ja, Geduld. Geduld, ja? So. Ich bin immer geduldig und sowas und ich glaube, Geduld zahlt sich voll aus. Und wenn du gerade in diesem Business so mit Künstlern arbeitest, die ungeduldig sind, du musst einfach geduldig sein, was das ganze Business angeht, was Arbeiten mit verschiedenen, mit anderen Künstlern und sowas angeht. Ja. Was dein Team angeht oder sowas auch. Vielleicht sind manche nicht so schnell wie du. Und du musst einfach ein bisschen geduldig sein und so, also, die kommen dahin, so, weißt du? Und ohne Geduld bist du echt geliefert. Auch was die Frage davor anging, so, also es trifft da auch drauf zu. Dass du geduldig sein musst, so, wenn du nicht geduldig bist, weil du kein Geld verdienst oder sowas, dann brauchst du gar nicht erst anzufangen mit diesem Business, so. Weil es wird nicht von heute auf morgen passieren, dass du zum Star wirst oder oder erfolgreich sein wirst oder so. Du musst geduldig sein und vielleicht, manchmal klappt es nach, so wie, sagen wir mal Bowser als Beispiel. Bowser macht jetzt seit Jahren Musik so. Oder Rola, die macht seit Jahren Musik. Und wenn die nicht geduldig gewesen wären, dann wären die vielleicht jetzt nicht bei Sony und bei Warner gesigned. Ja. Bei Major und würden jetzt, deren Musik läuft im Radio und alles. Und die verdienen damit dann Geld, so, weißt du, was ich meine? Ja. Also Geduld, so, das ist so, was ich mir angeeignet habe. Das geduldig sein. In allen Hinsichten. Mit dir selbst und mit anderen. Mit deinem Team. Mit Leuten, mit denen du arbeitest. Ja. Bist du immer noch geduldig? Weil du hast vorhin gesagt, dass du riesen Ziele hast und bist jetzt geduldig für die Ziele. Ja. Kleine Story, die ich mal gelesen habe, die mich irgendwie motiviert. Ich bin geduldig. Ich kann mir vorstellen, dass ich meinen ersten Film vielleicht erst in 5 Jahren oder so machen werde. So. Aber ich bin geduldig. Bis dahin mache ich vielleicht andere Sachen, die cool sind oder sowas. Und sehr viele meiner Idole, wie zum Beispiel Spike Jonze, haben denselben Weg wie ich gemacht. Die haben mit Musikvideos angefangen, sind dann zu Werbevideos, zu Werbeclips und dann zum Film. Und Spike Jonze hat, glaube ich, mit 40 oder so seinen ersten, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der hat erst vor ein paar Jahren den ersten Oscar bekommen. So. Ich muss peinlich gestehen, ich weiß nicht, wer Spike Jonze ist. Wer. Ja, ist auch nicht so schlimm. Also Spike Jonze ist ein Regisseur, der hat Filme gemacht wie Her zum Beispiel. Für Her hat er seinen Oscar bekommen, weiß auch nicht. Mhm. Wie heißt der nochmal? Nicht Stranger, wie heißt der nochmal? Der hat mehrere Filme gemacht. Adaption hat er gemacht, einer meiner Lieblingsfilme, der ist voll cool. Aber die kennt man nicht, aber das sind auf jeden Fall gute Filme. Können wir auch noch zu der Frage von vorhin dazu packen, bei Filmempfehlungen, die man gesehen haben sollte. Ja, Adaption. Packe ich auf jeden Fall auch mal in die Shownotes mit rein. Gucke ich mir dann auch selbst mal an. Dann, warte, was, worauf wollte ich gerade hin? Wolltest du eine Story erzählen, glaube ich, oder? Genau. Und zwar von Leuten, die geduldig waren und erfolgreich geworden sind. Zum Beispiel James Cameron. Der war früher LKW-Fahrer. Echt? Der war LKW-Fahrer und der ist, und dann der hatte irgendeinen Bekannten, ich glaube, sein Schwieger, nicht sein Schwieger, wie heißt das, sein Schwager, hat irgendwie im Filmbusiness gearbeitet. Und er hat, während der LKW gefahren ist, hat er einen Film geschrieben. Ja? Der fand es voll cool, so Film und so, der war immer filmbegeistert, alles mögliche. Und hat einfach einen Film geschrieben. Und hat dieses Drehbuch dann seinen Schwager gegeben, der hat es dann weitergegeben an was auch immer, Universal oder wer auch immer. Und die fanden das Drehbuch so cool und haben dann James Cameron angerufen oder ihn eingeladen und dann wollten die das Drehbuch kaufen. Und das Drehbuch war Terminator. Krass. Und die haben ihn gefragt, wie viel willst du dafür haben? Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich will dafür $1. Aber nur, wenn ich Regie führen darf. Und haben die ja gesagt. Und dann hat er Regie geführt. Und dann hat er, und heute hat er die teuersten Filme aller Zeiten gemacht, so, weißt du? Oder Filme wie Titanic und sowas gemacht. So. Und mit 43 war das, oder ich weiß nicht, sogar noch älter. Und der Typ war geduldig einfach. Der Typ von KFC, der Colonel. Ja. Da dachte ich so, weißt du, der ja. Logo und sowas ist. Weißt du, wann der. Ich habe zufällig gestern gelesen. Ja. Ist lustig, mit 60 oder so. Ja, 65 oder so. Ja. Also, weißt du? Der Typ war geduldig, Alter. Aber irgendwann mal war das passiert so. Und bei Sylvester Stallone war das genauso. Der hat davor Softporn und so einen Scheiß gemacht. Und dann hatte der keinen Bock mehr und hat den Film geschrieben. Und den Film, den kennen wir heute als Rocky. Mhm. Und dann wollten die, was auch immer wer, irgendein Major, hat gesagt, ey, den holen wir uns. Den Film. Wie viel willst du dafür haben? Ein fucking Dollar, Alter. So, aber nur wenn ich die Hauptrolle spielen darf, so, weißt du? Ja. Krass. Und so, du hörst diese Geschichten und sowas und du erkennst irgendwie so dich selber da drin, so, weißt du? Du siehst so, die haben denselben Struggle gehabt, waren vielleicht erfolgslos oder was auch immer, oder. Und irgendwann hatten die aber dann die Chance, weißt du? Irgendwann mal kommt die Chance, irgendwann mal kannst du dich beweisen, irgendwann mal kannst du, hast du die Gelegenheit. Die haben alle ein gutes Investment gemacht, was sich später ausgezahlt hat. Genau. Gell? Richtig geil, ja. Hast du noch Kontakt zur Hochschule Darmstadt in irgendeiner Form? Kennst du noch Leute, die jetzt noch Digital Media studieren? Oder ja, wir haben ja viele Praktikanten bei uns. Ja. Oder Leute bei uns, die da noch sind, die da unterrichten sogar. Achso, was für einen Rat gibst du solchen Leuten? Dass die sollen sowas nicht studieren, ganz ehrlich, wenn die echt ein Herz da dabei sind. So. Es gibt so viele Leute, auch so viele Bewerber bei uns, die einfach nur das cool finden, ja. Die finden es cool, ja. Aber die schätzen nicht die Kunst so ein bisschen. Die schätzen nicht die Kunst, die dahinter steckt. So. Oder ich kann nichts mit Leuten anfangen, die mir sagen, ich bin voller Filmfan und ich habe voll Bock, das zu studieren und sowas. Und dann fragst du die, Ah, okay, sag mal, wer ist denn dein Lieblingsregisseur? Und die können mir das nicht sagen. Die sagen, ja, der Typ, der Transformers gemacht hat oder so. Das weißt du, was ich meine? Damit kann ich nichts anfangen. Da weiß ich, ey, die sind nicht da wirklich mit Herz drin, so, weißt du? Das ist der Unterschied. Deswegen habe ich ja vorhin auch festgestellt, ich kenne die Regisseure von Filmen nicht. Mhm. Ich bin halt auch kein Filmliebhaber in dem Sinne, sondern ich gucke halt ab und zu gerne mal einen Film. Ne? Mhm. Das ist der Unterschied. Genau, dasselbe sehe ich bei Musikern. Ich kenne so viele Rapper, die auch teilweise bekannt sind, die aber zum Beispiel, die sind gar keine Musikliebhaber. So. Zum Beispiel, ich komme mal wieder zurück auf Bowie. Ja. Bowie ist so einer, mit dem kann ich mich stundenlang über Musik unterhalten. Und der hört Jazz und der hört Rock und der hört Oldies und sowas. Und dann gibt es Rapper, die hören nur Deutschrap oder die hören nur Ami-Rap oder nur französischen Rap, können mit allen anderen nichts anfangen. Weil die Musik ist schwul oder was auch immer. Die können mit Techno nichts anfangen, was ich mit Techno ist voll schwul und sowas. Aber diese Leute kann ich irgendwie nicht ernst nehmen, was ihre Kunst angeht dann. Mhm. Die können vielleicht geile Musik machen, so, aber irgendwie weiß ich so, oh, das ist nicht so, die sind nicht so hundertprozentig dahinter. Weißt du? Das ist vielleicht für die so, und die Leute, die einfach sowas anfangen zu studieren oder zu lernen oder zu sich anzueignen wegen Geld oder sowas, denen sage ich, hört direkt auf wieder. Man macht das wegen der Kunst so. Weißt du? Ich meine, du sagst, dass du kannst gut von dem Business leben, ne? Mhm. Hast aber vorhin auch irgendwie angemerkt, man könnte natürlich immer ein bisschen mehr Geld verdienen und so. Jetzt wäre meine Frage, was würdest du davon haben, wenn du mehr Geld verdienen würdest? Weil du, eigentlich ist ja die bessere Bezahlung, dass du wirklich das machst, was dich glücklich macht, das, was du liebst, oder? Mhm. Das ist doch eigentlich so die Erfüllung, oder? Ja. Und wenn du jetzt mehr Geld hättest, wofür würdest du das Geld ausgeben? Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mich... Würdest du ja nicht zur Ruhe setzen, du würdest ja das machen, weitermachen. Ja, ich würde mich schon zur Ruhe setzen, weil du musst ja mehrere Projekte im Jahr machen, um davon leben zu können. Ja. Aber wenn ich jetzt genug Geld bei einem Projekt verdienen würde, dann könnte ich mir vielleicht sagen, dann könnte ich sagen, okay, dann schalte mal ein paar Gänge zurück und konzentriere dich nur auf 2, 3 Projekte im Jahr, wo du dir viel mehr Zeit für nimmst und mach die richtig. So. Ja. Weißt du, richtig, wo du dir richtig für Zeit nimmst. 3 Monate oder so. Okay, ist im Musikbusiness nicht wirklich da diese Zeit. Aber ich mache ja auch meinen eigenen Scheiß. Weißt du? Ich habe ja meine eigenen Drehbücher. Und wenn ich mehr verdienen würde, als Beispiel jetzt, das heißt, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen so gierig an, aber wenn ich, sagen wir mal, 2 Projekte machen könnte im Jahr, ich komme damit das ganze Jahr, mit dem Geld komme ich das ganze Jahr aus, dann habe ich automatisch mehr Zeit, vielleicht mein eigenes Drehbuch zu schreiben oder meine Projekte durchzusetzen, so, weißt du? Ja. Aber die Zeit habe ich gerade nicht, weil ich muss ja Geld verdienen. Ja. Weißt du, es macht zwar Spaß mit meinem Job so und ich mache das gerne, aber ich habe leider nur die Zeit für meine Kunden so. Okay, aber nicht für mich selber. Und diese Zeit, das nehme ich mir schon so lange vor, die will ich mir nehmen so, weißt du? Und das werde ich auch bestimmt früher oder später machen. Irgendwann werde ich einen Stopp machen, einen Cut machen und sagen, okay, bis hierhin und jetzt ab jetzt mache ich meinen Scheiß. Geil. Würdest du denken, dass du automatisch bessere Projekte abschließen würdest, wenn du länger Zeit dafür hättest? Weil ich gucke mir zum Beispiel das Bowser-Video an. Mhm. Das war ja unter Zeitdruck und dann ist so eine geile Idee dabei entstanden. Mhm. Und die wäre nicht zustande gekommen, wenn Bowser zu dir gekommen wäre. Hey, wir machen im halben Jahr. Genau. Aber das ist die Idee. Für die Idee brauchst du ja kein Geld oder sowas. Ja. Das ist die Idee, die ist umsonst. Ja. Aber ich bin zum Beispiel nicht so zufrieden mit der Umsetzung. Und vieles ist schief gegangen und was auch immer, weißt du? Ja. Da hätte ich, also was das Visuelle angeht, auf jeden Fall hätte besser sein können. Es könnte, bleibt aber dieselbe Idee. Aber visuell gesehen so, da waren auch ganz viele andere Sachen geplant. Zum Beispiel wollten wir gar keinen Flug über Frankfurt haben, wir wollten einen Helikopterflug über Berlin haben, aber es wurde dann abgesagt so, weil das Wetter irgendwie schlecht war oder was auch immer. Man hätte jetzt mehr Zeit gehabt. Hätte ich sagen können, okay, kein Ding, wir machen es eben morgen oder übermorgen. Ja. Aber wir waren unter Zeitdruck, wir mussten am nächsten Tag nach Paris. So, weißt du? Ja. So, solche Sachen. Und vielleicht wäre ich nicht nach Paris geflogen, sondern vielleicht wären wir noch weiter weggeflogen, irgendwas Cooleres, weißt du? Brasilien, was auch immer. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Solche Sachen. Aber die Idee, die ist immer umsonst, Alter. Die bleibt die gleiche. Und die trägt das Video so. Das ist die Idee, nicht die Umsetzung, nicht das Visuelle, glaube ich. Ich glaube, am Schluss, die Leute feiern wirklich die Idee. Ja, auf jeden Fall. Aber bin ich mal gespannt, was in Zukunft kommt, wenn du ein paar Drehbücher schreiben wirst. Ja, das ist auch so ein Ding. Bowser zum Beispiel hat vollstes Vertrauen so in mir. Auch wenn er ein bisschen gezögert hat bei der Idee, aber er vertraut, ich glaube, er ist auf meiner, er gibt mir direkt recht so mit der Idee, dass es cool ist. Er ist halt ein bisschen vorsichtig, ob die Leute das so annehmen. Ja. Und bei Bowie habe ich das Glück gehabt, dass er das dann trotzdem gemacht hat. Aber es gibt genug Künstler, die nicht wirklich dieses Vertrauen haben. Vielleicht feiern die das selbst, aber die trauen das dem Publikum am Schluss nicht zu. So. Die denken sich, nee, das checken die nicht. Lass uns das nicht machen. Lass uns lieber den sicheren Weg gehen. Wie gehst du mit so einer Angst um? Hast du so eine Angst überhaupt dann? Also, oder machst du einfach, ich probiere es aus und guck, was rauskommt? Und wenn es nicht läuft, dann habe ich Pech gehabt. Und wenn es nicht läuft, dann habe ich Pech gehabt. Mir ist es scheißegal. Du denkst einfach, ja, mach es einfach. Genau. Und wenn ich es cool finde, wenn ich das am Schluss feiere, dann bin ich zufrieden mit. Und dann muss auch kein anderer feiern, dann hast du halt einfach mal Pech gehabt. Genau. Und das ist Kunst. Du kannst ein Kunstwerk machen, was am Schluss nur eine Person mag. Und alle anderen feiern es nicht. Aber am Schluss ist es dann für diese Person immer noch Kunst. Und für dich selber. Ja. Weißt du, ich meine, scheiß drauf, was die anderen sagen. Ja. Scheiß drauf. Das ist mein Spruch übrigens, was auf meiner Wand steht. Scheiß auf die anderen. Das ist der Spruch. Ja, geil. Der ist von dir selbst. Kannst du gut Nein sagen? Nein. Also, ja. Kannst du besser Nein sagen als früher? Ja, auf jeden Fall. Aber ich mache das immer so durch die Blume. Erst recht, wenn es von einem Künstler kommt, mit dem du eigentlich zusammenarbeitest. Weil, wenn du ein Video machst, das ist ja dann das ist ein Feature eigentlich. Das ist, warum Haftbefehl featuring Ada, also. Ja. Das ist zwar mein Video, ja. Aber der Künstler muss sich damit auch identifizieren können, weil das ist ja seine Kunst, die er darüber vermittelt. Ja. Vermittelt so. Ja. Und manchmal haben Künstler Ideen, die echt lächerlich sind, die ja. So gar nicht gehen so. Ja. Und dann willst du aber auch nicht Nein sagen, weil ja. Du vielleicht schon das fünfte Mal Nein gesagt hast. Und am Schluss denkst du dir so, das ist auch sein Video. Ja. So, sein Gesicht sieht man so. Wer bin ich so? Ja. Am Schluss steht da mein Name so, aber am Schluss identifizieren die Leute, die sagen, ey, das neue Haftbefehl-Video, voll cool so. Die sagen nicht, das neue Adel Georges-Video, die sagen, das neue Haftbefehl-Video ist voll cool. Deswegen, du willst denen schon so das nicht nehmen, so dass sie bisschen auch ihre Kunst da reinbringen. Ja. Oder ihre Ideen. Und dann musst du das durch die Blume so verpacken. Wenn du, anstatt Nein zu sagen, musst du sagen, ey, guck mal, das ist voll die coole Idee, aber der und der hat das schon mal gemacht in dem Video. Oder das ist eine coole Idee, aber ich denke, die kostet so viel, dass wir lieber das Geld für die und die Szene investieren sollten. Oder so. Und dann sind die, dann sagen die eher, dann geben die dir eher recht so. Manchmal musst du es einfach durch die Blumen. Also kannst du schon besser Nein sagen, nur du machst es halt nicht auf so eine Nein-Weise halt. Genau. Einfach, ne? Ja. Krass. Was machst du, wenn du in so einer Burnout-Phase bist? Wenn du so richtig Konzentration lässt nach, Fokus lässt nach, was machst du dann? Also, wenn es nach einem Projekt ist, erstmal denke ich, habe ich Leute, die mich unterstützen. Wie Erhan oder sowas. Ich gehe dann zu Erhan und sage, ey, ich bin gerade überfordert hiermit. Also ich brauche ein bisschen deine Unterstützung gerade. Und andersrum kann er das auch machen. Ja. Also das heißt, ich gehe zu Leuten, mit denen ich eng arbeite und sage denen, ey, ich schaffe das gerade nicht alleine. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung. Ja. Aber ansonsten nach einem Projekt, was mich richtig fertig gemacht hat, mache ich entweder Urlaub oder ich gönne mir so ein Ruhetag einfach so. Ich gehe in die Sauna, ich gehe schwimmen oder sowas. Und es tut voll gut manchmal so. Also, gerade Urlaub. Ich wollte eigentlich jetzt sogar Urlaub machen, so, aber jetzt kommt schon wieder das neue, nächste Projekt. Und manchmal schiebt man das echt so vor sich hin. Und den Urlaub meinst du jetzt, schiebt man vor sich hin? Ja. Ich glaube, ich habe schon ewig lang keinen Urlaub mehr gemacht. Doch, letztes Jahr habe ich es geschafft, nach Spanien zu gehen. Aber das Gute ist, man hat sehr oft Aufträge im Ausland und das ist dann auch ein bisschen Urlaub. Also auch wenn man da arbeitet, hat man dann immer noch so ein, zwei Tage, wo man echt chillen kann und sowas. Das ist dann auch ganz cool. Krass. Mhm. Wo du vorhin erzählt hast, du hast ja eigentlich voll viele bekannte Kumpels. Also zum Beispiel hast du einen Teddy erwähnt, du hast Rola erwähnt, du hast Bowser ist eigentlich auch eine Art Kumpel schon, kann man fast sagen, von dir. Jetzt ist ja dieses krasse Video von Nimi rausgekommen. Thomas hat mir das letztens gezeigt, so, ich habe mich richtig tot gelacht. ist auch ein Kumpel von dir, ne? Ich hab jetzt gestern auch bei meinen Stalking-Versuchen da, habe ich gesehen, dass ihr irgendwie so das Video, also das Feedback auf das Video gefeiert habt und ihr habt irgendwie dieses lustige Video gemacht, wo du so im Flur irgendwie so footballmäßig so anrennst oder sowas und ihr dann zusammen feiert. Mhm. Ist das ein Kumpel von dir, Nimi? Also, ja, Nimi ist mein kleiner Bruder, der ist ein Freund von mir, sehr enger Freund. Und der ist bei Nimi habe ich kennengelernt, weil er bei einem Sketch für Rebel Comedy mal mitgemacht hat. Da haben wir ihn kennengelernt und haben erfahren, dass er Bock auf YouTube hat, also YouTuber zu werden und Bock auf so Sketche auch hat und sowas. Und der ist sehr, sehr ambitioniert und sehr, sehr motiviert, sowas zu machen. Also so YouTube-Videos und alles. Ja. Ne? Und irgendwann hat er ihn eingeladen zu uns und hat gesagt, ey, wir mögen dich so, du bist cool, du bist witzig. Wir geben dir die Möglichkeit, hier bei uns zu sein so und das aufzubauen, was du vorhast. Du hast alles zur Verfügung. Equipment, uns, so mach was draus. So. Ja. Hier hast du die Chance, mach was draus. So. Wir machen ganz bestimmt nichts für dich. Wenn du es machen willst, dann mach du das so. Du hast hier jetzt die Möglichkeit dazu. Und Nimi hat es sehr gut ausgenutzt. Also hat es zu schätzen gewusst, auf jeden Fall. Und hat dann auch gemacht. Der hat auch alles selber alleine gemacht. So. Also natürlich haben wir ihm geholfen beim Drehen und so, aber die Produktionsarbeit und das Schreiben und alles Mögliche, das macht er alles selber. Die Ideen und sowas. Der pitcht uns das dann und dann zieht er das durch. Und natürlich freuen wir uns mit, wenn das dann so einen Durchbruch macht, ne? Also so einen Durchbruch hat oder so viral geht und Leute das sehen und Leute wie Enisa Amani und so, die wir auch schätzen, das teilen und sowas. Und das ist für ihn natürlich das Größte, was passieren konnte. Krass. Also ihr habt ihn unterstützt sozusagen bei der Produktion von diesem Ding, was jetzt in Interview ist. Ja, genau. Und dieses Jahr will er jetzt richtig reinhauen und sowas. Und ich liebe sowas. Ich liebe es zu sehen, wie Leute wachsen. Ich liebe es zu sehen, wie Leute zu uns kommen, die noch gar keine Ahnung haben, nix von nix und sowas und so schnell zu Profis werden oder halt wachsen so. Und du siehst diese, wie die wachsen. Oder du siehst, wie die bekannt werden und wie andere Leute sie schätzen. Das ist ja sowieso das Allercoolste. An meinem Job ist es, falls die Frage noch kommen sollte, was ich an meinem Job oder falls sie schon gekommen ist, was an meinem Job am meisten liebe, ist, wie so eine Idee entsteht. Und manchmal macht man seine Witze, wie zum Beispiel, man sagt aus Spaß, wir sollten das ganze Geld einfach verballern und das einfach filmen. Aber dann macht man das. Und dann siehst du das am Schluss. Oder man sieht eine E-Mail, wo du das erklärst, jemandem versuchst zu erklären, was du vorhast. Und du siehst es dann einfach. Es wird dann gemacht. Und auf einmal hat es 70 Millionen Klicks. Und es hat alles mit dieser kleinen Idee angefangen, die noch unten Spaß war oder sowas. Und sowas bei Nimi auch. Nimi pitcht mir diese Idee. Und vielleicht sagt man sogar, finde ich nicht so cool. Aber er sagt dann, ja, weißt du was, ich mach's trotzdem, weil ich find's cool. Und dann macht er das und dann siehst du das und dann checkst du es auch erst so. Und dann siehst du auch noch, dass es erfolgreich damit ist. So. Es war lustig, dass du das erzählst, weil für mich war es genauso. Weil Thomas hat mir, ich glaube im Fitnessstudio war das, oder nee, wir waren letztens Kaffee trinken oder so. Da hat er mir erzählt von dieser Idee und ich fand irgendwie so, hä, okay, Video gemacht, aus so einem Film gemacht, aus so einem Interview, klingt irgendwie komisch. Und zeigte mir so dieses Video. Und es war so mit schlechter Soundqualität, mit schlechten Umgebungsbedingungen, ich habe es nicht ganz gesehen und so. Fand dann so, oh, okay, ganz cool und so weiter. Dann habe ich mir zu Hause nochmal angeguckt und habe ich mich totgelacht einfach. Weil halt die Umsetzung auch richtig überragend ist. Ja, gell? Ja. Ist krass. Ja, und Nimi war ja auch bei dem Bowser. Also der war auch involviert in Was Liebe nennst. Da war der auch im Set. Und hat auch Bowser kennengelernt. So. Und Bowser mochte ihn auch direkt. Und deswegen war der auch im FML-Video. Da spielt er ja sogar eine große Rolle. Da spielt er ja einen Teil der Band, der Nimi. Ja? Was auch voll cool ist, ja. Ich glaube, das Video habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist so eigentlich... Das ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen. Das spielt in den 80ern. Oh, krass. Und das ist auch so ein Ding gewesen. Bowie hat mich angerufen und hat gesagt, ey, nächster Song. Nach Was du Liebe nennst. Und da hat er mir den Song geschickt. Und da, ich habe direkt an 80er gedacht. So. Und dann ruft er mich an und hast den Song gehört? Ja. Und was denkst du? 80er, Digga. Und also, genau, das denke ich mir auch so. Ne? Und weißt du, das ist so eine Sache, wo man direkt auf einem Wellenlänge ist. So. Ihr seid auf Social Media noch nicht so krass, gell? So Facebook-mäßig. Ich habe jetzt gesehen, du hast 1300 Likes oder sowas. Mhm. Eigentlich voll erstaunlich, dass es so wenig ist im Verhältnis zu, was ihr an Klicks auf YouTube generiert und so weiter. Ne? Weil ihr eigentlich die Klicks kriegt für das, was ihr eigentlich gemacht habt. Ja, aber es gibt Regisseure, die, sagen wir, weniger als ich gemacht haben. Also auch weniger Klicks oder was auch immer, die aber viel, viel mehr Follower oder gefällt mir oder was auch immer auf Instagram haben oder auf Facebook. Das liegt einfach, damit zusammen, dass ich gar nicht so der Social Media Typ bin und gar nicht. Ich habe so ein privates Facebook, aber ich habe da seit Jahren nichts gepostet. Mhm. Da habe ich meine Fanseite und sowas, aber da bin ich auch sehr postfaul. Auch Instagram. Ich habe jetzt Instagram vor ein paar Tagen das erste Mal seit 2 Jahren wieder mal was gepostet. Und das ist halt das Ding bei Social Media. Du musst einfach jeden Tag einfach immer produktiv sein und immer wieder den Leuten was geben und so. Und so wächst dann deine Community. Mhm. Aber es ist einfach nicht so mein Ding. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Glaubst du, das würde dich weiterbringen? Also würdest du jetzt zum Beispiel jemanden einstellen, der so ein absoluter Social Media Freak ist für dich? Ich glaube, für mich, sorry, dass ich unterbreche, also für mich, es bringt mir nicht wirklich was. Es wird für jemanden wie Nimi was bringen. Dem bringt es was, aber mir bringt es nichts, weil ich bin am Schluss nur der Typ, der hinter der Kamera ist. Und die Leute wie mich einstellen, wissen, wer du bist. Wissen, wer ich bin. Dafür brauchst du keine Klicks. Genau, oder können sehr schnell in Erfahrung bringen, wer ich bin und sowas, weißt du? Hättest du Bock auf Fame, so ein bisschen? Nein. Also wär's dir lieber, dass die Leute auf der Straße sagen, ey, du bist doch der vom Bowser-Video? Nee, das ist überhaupt nicht mein Ding und das ist bei Nimi auch der Fall gewesen. Das war nach dem Video, nach diesem Sketch, sind wir nach Berlin gegangen, weil irgendwas, wir hatten irgendein Meeting dort. Und Entschuldigung. An dem Tag, wo wir gepostet hatten, diesen Sketch, hat es noch nicht so viele Klicks gehabt. Und Nimis Ziel war es, 10.000 Klicks zu bekommen. Und dann ruft er mich an. Wir sind im selben Büro, aber das ist ein großes Büro. Deswegen hat er mich angerufen und meint so, ey, ich habe gerade die Klicks angeguckt. Irgendwas ist da passiert, weil es auf einmal 30.000 Klicks hat. Und das war für uns schon voll krass. Und wir sind an dem Abend auf ein Konzert gegangen. Von Bryson Tiller. Und dann haben wir, das letzte Status war 36.000 Klicks oder so. Dann sind wir auf das Konzert gegangen und wir waren auf der Gästeliste und als wir die Gästeliste-Tickets geholt haben, sagt die Frau zu mir und zu uns, übrigens, cooles Video. Und ich so, Dankeschön. Und ich dachte, sie meint damit das Bowser-Video. Dann wir gehen rein und wir sehen auf einmal, die Leute gucken uns an oder gucken halt Nimi an. Alle gucken ihn an und müssen so lachen und der so, hey, irgendwas ist gerade faul, das ist voll komisch, habe ich einen Popel oder so in der Nase oder so. Irgendwas ist gerade. Wir haben das so gemerkt irgendwie, dass die Leute irgendwie komisch auf uns reagiert haben. Und dann habe ich mal reingeguckt auf YouTube wieder und habe ich gesehen, der ist in den Trends. Und war auf Platz 6 oder sowas in den Trends und auf einmal hatte es 100.000 Klicks. Und dann ist mir auch bewusst geworden, oh, die hat Nimis Video gerade gemeint. übrigens cooles Video. Und dann habe ich das Nimi erzählt, der war natürlich überglücklich. Und waren wir auch an dem Tag, waren feiern und so. Und heute hat es, glaube ich, 700.000 Klicks. Und auf einmal postet es eine Enis Amani und ein Hata gibt dir Props. Ein Manuelsen gibt dir Props. Hiphop.de feiert es. Weiß Magazine berichtet darüber. Das ist schon krass. Und dann sind wir ein paar Tage später nach Berlin. Und auf einmal wurde er erkannt. Der Nimi auf der Straße und Fotos und was auch immer. Und es ist gar nicht meine Welt. Ich war schon genervt davon, dass Nimi angesprochen wird und alles. Also, dass wir ganz aufgehalten wurden. Ja. Deswegen, niemals will ich Fame haben oder sowas. Ich will diesen internen Fame haben. Diesen Fame, dass Leute aus der Industrie wissen, wer ich bin. Und und vielleicht meine Arbeit schätzen oder sowas. Aber ich will nicht nach draußen gehen und erkannt werden oder sowas. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Wird dann aber schwer, wenn du einen Oscar hast. Nee, ich glaube nicht. Ja, stimmt, die Regisseure sind, da kennt man die Gesichter eher weniger, weil der natürlich nicht auch. Zum Beispiel, vorhin hatten wir es mit Spike Jonze. Ja. Der hat einen Oscar gewonnen, aber du weißt nicht mehr, wer der ist. Ja. Weißt du? Stimmt, ich würde auch Roland Emmerich nicht zuordnen können. Wahrscheinlich. Ja. Ich auch, also bei mir auch, übrigens auch der Fall. Also ich weiß jetzt, wie ein Tarantino aussieht, ein Scorsese und ein Spielberg. Aber Tarantino auch nur, weil er in seinen Filmen mitgespielt hat, teilweise. Ja, aber auch, weil ich ihn recherchiert habe. Ja, okay. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ein David Fincher aussieht. Ja. Haben wir auch vorhin bei Club sonst. Ja. Stimmt, ja. Das ist cool. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war das Interview mit Adal. Ich hoffe, ihr konntet alle Zusammenhänge und Stories mühelos verstehen. Alle erwähnten Videos und Infos habe ich in den entsprechenden Kapiteln verlinkt, sodass ihr auch nochmal an die entsprechenden Stellen zurückspringen könnt. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert meinen Channel, kommentiert oder gebt mir Feedback per E-Mail. Meine Kontaktdaten findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich wünsche euch einen überragenden Tag und bis zum nächsten Mal.